Komik oder Gast, Ditte? Ja, das gleich neben dir. Ja, da bist du jetzt. Warte mal. Und du hast dich jetzt verpflichtet? Oh Mann, hör doch mal auf. So könnte das unter Umständen am Wochenende gehen. Das reicht doch, wenn ich das mache. Musst du doch nicht machen. Naja, jedenfalls 24 Uhr kann man da sich in der Volksbühne, 24 Stunden lang kann man sich in der Volksbühne rumtreiben. Ich wollte bloß ganz kurz erzählen, was passiert. Spielen 24 Stunden, also von Samstag 15 Uhr bis Sonntag 15 Uhr. Ungefähr. Da muss aufgeräumt werden. Naja, der muss ein bisschen aufgeräumt werden hinterher. Man sollte sich vorsichtshalber einen Schlafsack mitbringen, dann kann man da schön gemütlich pennen. Ansonsten gibt's Friseur, man kann sich seine Klamotten umschneidern, bedrucken, besiebdrucken, alles mögliche lassen. Man kann tanzen, wenn man will, man kann einen Film drehen. Hast du so eine digital... Du hast doch zum Beispiel auch einen Powerbook. Hast du auch so eine Kamera? So eine digitale Kamera? Nee. Wieso denn nicht? Ich bin mir so ein Fotomensch. Könntest du einen schönen Hip-Hop-Film machen. Ach, ist ja langweilig. Na, wieso denn? Den gehst du schön da zur Partisanenschneiderei, lässt den Hosen machen, die so runterrutschen praktisch. Und dann könntest du mit jungen Menschen einen Film machen. Okay. Also gut, naja, junge Menschen, die da selber Film machen wollen, die sollen dann einfach um 15 Uhr. Du bist immer noch Kinder, so richtig, was am Wochenende passiert. Du musst das nochmal genauer erklären. Chaos, einfach, naja, also geht Chaos, runter 24 und Stunden Chaos irgendwie. 24 Stunden Chaos. Theater wird gespielt, 5 Bands spielen, man kann sich zum Beispiel Hilfe suchen, an den Kollegen Langenfeld wenden, der da vorhanden ist. Und du machst so eine Mixstation, nehme ich mal an. Also du hast mir jetzt gerade gesagt, dass eine Modenschau anschließend passiert. Eine Modenschau ja, von den Sachen, doch, die so umgenäht werden. Das ist doch eine perfekte Überleitung. Also ja? Denn wenn wir irgendwie da am Rechner versuchen, bis zur Modenschau irgendwie, also bis ungefähr 12 Uhr, weil dann muss ich ja gehen und Radio machen fahren. Leider. Schade. Werden wir versuchen, die Musik für die Modenschau mal zu machen. Ach so, super. Du sitzt ja da mit Computer und hast irgendwie... Genau, wir gucken mal. So das heißt, wir brauchen natürlich dann auch jemand von der Modenschau, fällt mir gerade auf. Wieso? Ja. Na, der uns ungefähr sagt, was da eigentlich passieren wird und für wie lange und was... Ach so, also wir werden ja jetzt dann richtig bei Null anfangen. Na, wir werden, worauf muss man da achten irgendwie, was muss man wissen und ja, und dann könnt ihr zugucken oder mitmachen. Schick. Aber wer kann da jetzt hin? Also muss man da irgendwie Eintritt kann jeder zahlen? Nein, man muss Eintritt zahlen, das kostet irgendwie 57 oder sowas. Inklusive Frühstück und Übernachtung. Und irgendwann wird dann abgeschlossen, keiner darf mehr raus. Oder irgendwann, naja, nachts, wir sind um 1 oder um 2, wie lange werden, also um 2 werden dann sicher irgendwelche anfangen zu schlafen und dann wird früh um 7 wird wahrscheinlich mit Punkmusik geweckt und Frühsport gemacht und Fahnenappell und dann Lagerdings da durchzählen und dann gibt's Frühstück und dann trollert es irgendwie so aus. Dann ist, glaube ich, auch noch Musik und so. Was war denn dann noch? Was wollte ich denn noch sagen? Ach so, Suppenküche ist, Bier trinken kann man. Aber ein Film wird auch gedreht. Mehrere. Jeder, der will, kann eigentlich einen Film drehen. Der sollte vorsichtshalber eine Kamera mitbringen. Das wäre irgendwie, also am besten wäre eine Kamera und so ein Laptop. Also man aber kann, das hin, hat man, kann, ja, man kann hinkommen, kann also ganz viele Sachen machen oder auch selber machen. Oder selber machen lassen, ankicken, dabei sein. Eine große Demo wird glücklich stattfinden, da ist irgendwie noch nicht in ganz... In der Volksbühne? Weil die Volksbühne, das ist in einer... Der ganze Raum ist wie eine Aber Stadt. Man kann auch so in dem Gang drumherum eine Demo machen, immer wieder hin und her. Naja, genau. Man kann schön irgendwie Plakate malen. Volksdemo. Dann ist ja der ganze Volksbühne, innen ist überbaut, da ist ja auch eine Bierstube und ein Friseur, man kann sich die Haare schneiden lassen. Hast du schon gesagt, dann warum sagst du so oft, musst du die Haare schneiden lassen? Weil ich Friseur so gut finde, finde ich so praktisch. Zum Beispiel immer, wenn ich ins Ausland fahre, gehe ich immer zum Friseur. Ich finde dann hier zum Friseur, finde ich total doof. Wie artikulierst du dich denn da im Ausland? So, naja, sagst du so Schnippelbewegung mit der Hand und sagst naja, hier? Ich meine, wenn du zum Friseur gehst, dann werden die jetzt nicht gerade Kaiserschnitt machen oder dir versuchen, die Schuhe zu putzen. Dann ist schon klar, dass es irgendwie um Haare schneiden geht. Dann kann man bloß, das einzige Problem ist natürlich, dass man... Du kannst natürlich auch in die Türkei kommen und die machen dir da so einen wunderschönen so Barthaarschnitt. Habe ich schon gemacht, ich war schon in der Türkei. Naja, wie sollen sie einen Barthaarschnitt machen, wenn es da ist? Anstatt dir die Haare zu schneiden. Ich habe mich da auch rasieren lassen, genau. Ich war schon in Indien, in der Türkei, in Polen, in Brasilien, in Italien, auf jeden Fall. Österreich war ich auch schon, da war ich immer mal beim Friseur, das ist Wo lustig. War der Beste? Der teuerste war in Wien. Das hat irgendwie der Beste, 20, nicht der teuerste. Der Beste. Der Beste war, glaube ich, in Indien. Ich habe gleich noch eine Ganzkörpermassage und irgendwie Haarwasser und so alles. Also so bestimmt falsch verstanden. So ayurvedisch. Nee, ich glaube, das gehört dazu. Denn also richtig so mit Tempeltänzerinnen und Räucherstäbchen und allen Schikanen. Da kommt ja so die Friseurmutti irgendwie, ja, oder das blondierte Mädel irgendwie und möchte dich Ganzkörpermassage. Nee, deswegen bin ich von Friseuren so fasziniert. Wie sehen die da irgendwie anders aus? Das interessiert mich jetzt wirklich. Also will ich nicht die ablassen. Friseure. Gibt es da irgendwie regionale Unterschiede oder nationale? Ach so, nationale die Friseure. Oder die Friseure anders aus? Ja, sehen Friseure in der Welt immer gleich aus. Nee, das Problem ist, wir haben es ja mit Globalisierung zu tun. Überall, wo du hinfährst, ist jetzt gewissermaßen drossbar. Oder irgendwie sowas. Das ist ja irgendwie schrecklich. Von daher suche ich mir, also dann gibt's glaube ich immer überall so Haarstudios, wo irgendwie so scheiße Haarschnitte und so blöde Farbpuster sind. Aber ich suche mir dann immer eher so quasi proletarische Friseure aus. Also wo dann eher so Busfahrer sich selber frisieren. Und die sehen dann eigentlich möglicherweise auch wieder immer relativ ähnlich aus. Also sind eben einfach immer so abgeranzt mit so Stühlen, die so wie so Zahnarztstuhlmäßig hochgeleiert werden und so Waschbecken aus Porzellan und so alles so ein bisschen so. Und da sehen die dann wieder irgendwie relativ ähnlich aus und total sympathisch. Und eigentlich bin ich dann immer glücklich, wenn ich da sitze. Mit der Frisur bin ich oft nicht, also jetzt nicht unbedingt so zufrieden, aber ich weiß und ja auch immer. Ja auch nicht, dazu, ne? Naja, aber im Grunde will ich ja auch nur, also will man ja auch nur kurz, also als Junge riskiert man ja auch nicht viele, oder? Wenn man da ringiert und die Haare ein bisschen zu lang sind und man sagt, man will die kurz haben, dann sind die mal, wenn es scheiße läuft, dann ist eben ja nicht mehr auf dem Kopf, kann man oben leben. Bist du anspruchslos oder hast du bis jetzt noch Glück gehabt? Anspruchslos? Na, aber jetzt kick doch mal, was soll da passieren? Also ich meine, da war ich Ober im Friseur, da waren die einfach ein bisschen so, ein bisschen länger irgendwie, also 10 Zentimeter lang, jetzt sind sie 1,5 Zentimeter lang. Naja, das ist, das siehst du jetzt nicht so regional, ob das jetzt ein Pole war oder ein Italiener oder also dann ist egal. Und wollen die damit die auch reden? Ja, die schon, aber naja, ach, ja, manchmal quatschen die, erzählen die dann schon. So, das fängt dann irgendwann zu. Dann darf man. Du versuchst zu raten so. Nein, ich versuche nicht allzu stark zustimmend mit dem Kopf zu nicken, weil das dann natürlich die Frise leicht beeinträchtigt. So, am Samstag ab 15 Uhr, ab 15 Uhr kann man da hingehen. Man kann auch sich da in einer Tanzgruppe einschreiben. Da werden 5 Filmteams rumspringen. Also wenn man Glück hat, wird man als Guerilla-Volkshochschule für alle in 24 Stunden. Nee, Guerilla-Stadtbesetzung eigentlich. Weil in der Volksbühne der ganze, sonst sind ja da mal so Stuhlreihen und so, das ist alles überbaut. Da ist so eine richtig so eine Mini-Stadt. Also eigentlich ist ein großer Marktplatz mit, da ist eine Bar, eine Bierstube, ein Einkaufsladen, ein Büroladen, ein Reisebüro, ein Konsum, einen Friseur, wie ich schon gesagt habe. Also verschiedene. Wir sitzen da in diesen ganzen einzelnen. Da sitzen dann immer die einzelnen Projekte. Irgendwo ist ein Filmbüro, irgendwo sitzt der Kollege Langfeld und mixt. Wahrscheinlich in der Bar, da werden ja auch Getränke gemixt. Dann ist ja auch. Ha, aber wäre doch aber super, oder? Passen nur diese Fülle rein. 5, 6 Leute. Klar kriegst du da Getränke. Kriegt man da alle. Ich werde, glaube ich, auch irgendwo sitzen und irgendwas machen. Ich weiß nicht, vielleicht. Was machst du denn eigentlich? Naja, vielleicht lese ich aus Che Guevara Der Partisanenkrieg vor. Die schöne Passage, dass wenn man jetzt Sachen in die Luft sprengen will, dass man zum Beispiel nicht Brausefabriken in die Luft sprengen will, weil das natürlich das Leben der Bevölkerung beeinträchtigt, sondern dass man Waffenfabriken in die Luft sprengen muss. Wieso, ist doch gute Unterscheidung, oder? Ja, wie so eine Computersimulation, ne? Wie heißen die immer? Nee, wieso Computersimulation? Ja, da muss man ja auch ganz genau aufpassen, irgendwie, wo man Städte ansiedelt und so weiter. Ja, aber es ist älter als Computersimulation, ist ja, also nicht noch ein Buch. Ja, ist sozusagen das, was davor war. Genau, daraus würde ich möglicherweise also vorlesen. Computer, ja, keine Computer, da wurden da Bücher drüber. Vorlesen oder vielleicht mache ich auch Hartz-IV-Beratung, wobei ich jetzt ja nicht weiß, was Hartz-IV-Beratung sein sollte. Wüsste ich auch nicht, oder? Nicht wirklich. Nee, haben die mich gefragt, ob ich nicht Hartz-IV-Beratung machen würde. Hast du jetzt schon mal gegen Hartz-IV protestiert? Nee. Wobei wir werden praktisch auch wahrscheinlich eher Sozialhilfe-Gewinnler, oder? Wenn man denen trauen kann, sagen die ja, dass bestimmte Sozialhilfe-Empfänger... Das müsste ich mich jetzt aber extrem intensiv erstmal mit Hartz-IV auseinandersetzen. Nee, mit Sozialhilfe musst du dich auseinandersetzen. Und mein lieber Freund, ich finde, du solltest langsam mal anfangen, dich mit Sozialhilfe auseinanderzusetzen. Du bist auch langsam in dem Alter. Kriegst du denn Rente zum Beispiel? Mal schauen. Na, was heißt mal schauen? Hast du Anspruch oder hast du nicht Anspruch? Jetzt mit deiner Tätigkeit, die du jetzt machst, zahlst du denn in die Rentenkasse ein? Nee. Ach nee, wahrscheinlich nicht. Der Kollege Langfeld verletzt den Generationenvertrag. Ich brauchte Geld, solange ich jung bin. Ja. Genau. Und wenn du erstmal alt bist, dann latschst du schön zum Sozialamt. Hartz IV und bist überrascht, wie viel Knete du da abgreifen kannst, oder? Und denkst, warum also hat die ganze Zeit gearbeitet? Also du bist der Meinung, ich sollte entweder jetzt was für meine Rente tun oder demonstrieren gehen? Du kommst am Samstag in meine Hartz IV-Sprechstunde, da erkläre ich dir dann mal die Welt. Das hört sich so ein bisschen wie Versicherungsvertreter an. Meinst du mich? Ja. Wieso hört ich mich wie ein Versicherungsvertreter an? Nein, so was denn stattfinden könnte. Überlegt euch ganz genau, weil in 30 Jahren könnte zu spät sein. Das sind genau dieselben Sprüche. 30 Jahre? Wie jung hältst du mich? Ich dachte, du redest über mich. Mich trennen noch 3, 4 Jahre von der Rente. Ach so. Naja, ohne Jans, aber macht dir das nicht manchmal Angst? Stell mir, also ich meine, jetzt ist ja irgendwie prima. Also mir macht die Rente weniger Angst, als du drüber nachdenken. Du bist der Hip-Hop-König von Berlin. Aber bist du nicht in 30 Jahren noch? Was machst du dann? Stehst du dann immer noch am Mauerpark rum? und kickst den jungen hip-hoppenden Hundebesitzern nach, die da auf der Wiese liegen und kiffen. Genau, und versuch mit den Händen zu klatschen. Und kannst du auch nicht machen. Ja, genau. Da musst du was anderes machen. Wenn du Glück hast, hast du ein Autohaus und verkaufst Toyota. Oder so, genau. Naja, aber da schaut, das kann man auch nicht. Ich mache auch Friseursalons. So die Autohäuser machen auch alle zu. Gibt's denn, wie sehen denn eigentlich, das ist aber, wie sehen denn Hip-Hop-Frisuren? Gibt's Hip-Hop-Frisuren? Na klar, gibt's bestimmt auch. Ey, na, gibt's bestimmt auch. Ja, gibt bestimmt Frisuren, von denen irgendwie Leute denken, dass das Hip-Hop-Frisuren sind. Und die verkaufen was. Ach so. Denen. Und weißt du, wie die aussehen, Frisuren, von denen Leute denken könnten, dass das Hip-Hop-Frisuren sind? Das sind wahrscheinlich so Symbole von irgendwelchen Markensportfirmen hinten in die Haare. Ach so, dass man so Nike, ja, ja. Pst, das würde ich sagen, genau. Und jetzt sowas kann man auch, Fächerwerkstatt ist auch da. Ich glaube, es gibt auch Nike als Siebdruck. Dass man sich überall blöde, ranzige, humane Klamotten als hippe Nike. Kann man auch sagen, wie man es gerne hätte, so denn? Klar, ich, klar. Ich finde ja diese Spiegelverketten. Aber es ist eben Partisanenmode. Das ist alles so mit Gafferband und Tacker und so. Ja. Das ist auch nicht schlecht, oder? Ja, trotzdem. Kennst du den? Kennst du den? Die hat nämlich den spiegelverketten Sichel. Ja. Also Swoosh, wie er so schön heißt. Ah ja, von Nike. Ja, genau. Und dann steht Just Did It drüber. Ah, auch nicht schlecht. Ah, ne? Nike, Nike. Weißt du, was das eigentlich bedeutet? Ja. Was denn? Das ist eine Göttin. Genau, die Göttin des Sieges, die griechische. Heißt Nike. Genau, Nike. Nike. Genau. Ja. Aber da Amerikaner das erfunden haben, dummerweise. Heißt es Nike. Genau. Genau. Wie der Fiut Levi jetzt auch Levi's heißen muss. Zum Beispiel. Ja? Und wer weiß, das noch alles für Schandtaten. Stimmt. Und man selber kann halt praktisch gar nicht mehr richtig sagen, wie es eigentlich heißt. Genau. Das ist auch ein Teil der Globalisierung. Das ist auch ein Teil der Globalisierung. Der amerikanischen Globalisierung. Wenn man praktisch die Fresse voll Kaugummi hat und ja nicht mehr gerade ausreden kann. Zum Beispiel. Ja. Mensch, hast du denn jetzt schon die Wahl ein bisschen verfolgt? Die vom letzten Wochenende? Die vom letzten Wochenende, genau. Man ist schon traurig, sehr interessant, oder? Auf dass jeden die, Fall. Dass die Sachsen haben praktisch nur zwei so Randgruppenparteien, NPD und SPD. Insgesamt mit 10% wählen, wie war das? Was denn? Und die anderen haben nicht wirklich gewählt? Wer? Na, alle anderen. Ach so, alle anderen. Die richtig gewählt haben, haben nur mit 10% gewählt, meinst du? Gibt's aber auch zwei, die mit 10% gewählt haben. Immer die weiter rechteren und die immer die weiter etwas mäßig linkeren. Oh, ja, oh, oh, schrecklich. Oder Sachse möchte ich gar nicht sein. Aber ich habe ja einen Artikel gelesen, da wird ja einfach mal behauptet, irgendwie, dass das irgendwie Protest ist. Alles. Komplett Protest. Gepaart mit Dummheit. Ja. Naja, Protest ist es schon wahrscheinlich, oder? Ja, so. Oder? Naja, ich weiß auch nicht. Und da kommt immer wieder das Wort Denkzettel. Ja, na, also bisher war doch mal so, Sachsen-Anhalt, da haben sie doch auch irgendwann, wann waren, naja, ach, ist jetzt, auch oh, ja, jetzt, Mensch, wollen wir jetzt über Politik reden? Genau, wir wollen ja eigentlich über die Volksbühne. Wir reden ja schön gibt's über Partisanen. Gibt's irgendwann über Politik am Wochenende noch in der Volksbühne? Na, wenn du willst. Mach, du kannst ja schöne politische Modenschau-Hip-Hop-Musik. Soll ich ja noch ein paar kräftige Arbeiterlieder mitbringen? Das wäre ein G.O.N. Könnte man die so, ach nee, naja, so verhip-hoppen wäre auch nicht schlecht. Oder so vermixen? Soll ich mal da so ein bisschen Partisanenmusik mitbringen? Durchs Gebirge, durch die Steppe zog unsere kühne Division hin zur Küste dieser weißen, heiß umstrittenen Bastion. Kennst du das? Partisanen vom Amur. Scheiße, habe ich jetzt leider nicht dabei. Hätte ich heute jetzt spielen sollen, Partisanen vom Amur. Ach, ein großer Song. Was spielst du denn dafür jetzt? Was ich jetzt spiele? Na, einfach jetzt spiele ich praktisch bloß halt. Ach, ich habe dann aber, oder war toll das dabei. Das Spiel wollte ich aber jetzt erst praktisch nach dem Dingschen spielen, nach dem. Ah, oh, der ist jetzt hier auch. Ach, scheiße, jetzt hier den. Nach danach. Danach wollte ich den eigentlich erst spielen. Vorher wollte ich bloß eben spielen, dass die Musik ein bisschen. Aber den ich danach spielen will, der ist echt eine Indonesian Cat Jack. So, Skat-Gesang auf Indonesisch praktisch. Naja, Skat-Gesang, also, oh blöde. Sitzen alle so in einer Runde rum. So ein bisschen wie Kanon, ne? Nur nicht, schnell. Ja, naja, klar. Aber nicht schlecht, wa? Aber spiele ich praktisch erst, nachdem ich hier den hier gemacht habe. Okay. Und vorher spiele ich aber nochmal den spiele ich dann. Und vorher spiele ich nochmal eine andere Musik, dass einfach auch klar ist, dass jetzt eine andere Sendung ist. Aber wir, du weißt ungefähr, was du machen wirst. Ach, dann bist du, und du musst dann aber Sonnabend hier dann Sendung machen? Ja. Ich muss doch auch. Und dann, die dann von 1 bis 4, war oder was? Bis 6 sogar. Bis 6? Ja. Ja, und dann kommst du in die Volksbühne und nimmst Frühstück. Ist doch super, oder? Und weg alle auf, ne? Mit meiner schlechten Laune. Nee, bringst Schrippen mit. Wäre doch auch klasse, oder? Kommst du nicht an einem Schrippenbäcker vorbei? Na, Sonntag. Wobei, jetzt ist doch irgendwie Globalisierung. Da ist doch der christliche Sonntag ist ja praktisch auch weg. Man kriegt ja am Sonntag immer schon überall alles, oder? Fast. Ja, oder? Na, früher, wenn sich Opa, wenn Samstagabend Opa sich auf dem Dachboden erhängt hat, morgens um 7 dann konntest du irgendwie, musstest du bis Montag warten, bis du einen Arzt rufen konntest, was? Ja, stimmt. Buch ja, kaufen. Kannst du doch auch am Wochenende ein Buch kaufen, oder nicht? Sonntag um 7 noch nicht. Sonntag um 7 noch nicht? Wobei, werde ich auch irgendwie so nach einer Party noch ein Buch kaufen gehen. Aber so am Ostbahnhof, da am Zeitungsstand? Bestimmt, so ein Taschenbuch, so ein Reisetaschenbuch. Na, schön, so ein leichtes, Henning Mankel. Ne? Na, oder hier, wie heißt der Olle? Stupid White Man. Michael Moore, ja, kannst du auch kaufen. Gibt's ja mittlerweile auch am Kiosk. Gibt's an jedem Bahnhof, klar, natürlich. Ist das nicht schrecklich? Kannst dich mit den gesammelten Werkeln von Michael Moore eindeckeln. Genau, so zwischen John Sinclair und wie die alle heißen und irgendwie dem Arztroman gibt's dann Michael Moore. Oder soll ich jetzt lieber meine Hitler-Musik spielen? Kannst nee, du ach, na, spiele ich jetzt nicht. Hast du den Film eigentlich schon gesehen? Welchen? Welchen? Du meinst jetzt Michael Moore? Nein, ich meine Bruno Hitler. Nee, bin ich nicht hingegangen. Ach so, bist du nicht hingegangen. Er soll ja auch nicht gut sein. Naja, ich war da. Und? Naja, das ist schön, weil das irgendwie so Dolby Surround ist. Immer bei jeder Granateneinschlag wackeln die Sitze. Das fand ich irgendwie ganz prima. Hast du so als Actionfilm missverstanden? Nee, ja nicht. Nee, ist schon schöner, gemütlicher. Ist ein Film, der so ins Gemüt geht. Genau. Immer wenn man zu viel Gemüt irgendwie gerade hat, so, dann bummst du wieder und man wacht auf. Ja, fand ich irgendwie ganz gut. Genau, und dann bumm, und dann wirst du wieder wach und dann jetzt wieder weiter. Denn der Führer ist Kuchen und dann bumm, jetzt wieder weiter. Eigentlich ganz schön. Und am Ende so Fahrt in Sonnenaufgang, was will man mehr, oder? Echt? Reiten Sie in Sonnenaufgang? Ja, natürlich. Richtig so, volle Pulle, nichts wird gescheut. Na gut, dann spiele ich jetzt mal die Musik, die ich eigentlich nur spiele, weil die irgendwie ein bisschen anders ist. Dann macht es. Kollege Langfeld, du bist also am Samstag ab 15 Uhr in der Volksbühne und mixt da rum, wer Hip-Hop-Fragen hat. Gib mir Mühe. Oh Mann, du bist nee, Entschuldigung. Echt, du bist echt total anregend. Ja, na Quatsch. Ey, ich habe ja auch gerade gearbeitet. Was zu essen gibt, was zu trinken gibt, schlafen kann man da. Ich mache ja gerade Doppelschicht. Musik gibt, Kunst gibt, seine Klamotten. Am Samstag mache ich auch Doppelschicht. Vielleicht sollte man sich so extra Klamotten mitbringen, die kann man sich immer schick bedrucken lassen. So. Guerilla-Klamotten. Ja, ne, und dann kann man die so total breite Ledergürtel total verbessern lassen. Nee, richtig, nee, das, was du praktisch zur Jugendweihe anhattest. Daraus kann man dann heute nochmal was Popelin-Anzug. Mit Schmiss und Fesch machen. Wird schön mit Kartoffeldruck. Okay. Mach ich da druck ich dir was drauf. So kleine Sticker, so anstatt ja, so bring mal Kartoffeldruck. Bring mal deinen Popeline-Anzug. Buttons, ne? Kartoffeldruck-Buttons. Genau. Bring mal deine Popeline-Anzug mit und ich mach dir einen schönen Partisan. Ja, schneide ich dir. Genau, na logisch. Genau so wird es da passieren. Man kann jede Menge selber machen. Okay. Ich geh mal. Nee, du hältst mich gar nicht auf. Aber hör dir mal ja schön die nächste Musik an. Die ist für unsere jungen Menschen hier, die vom Radio ratlos, orientierungslos und sinnlos vorm Radio sitzen. Radio ratlos? Radio ratlos. Guten Morgen, lieber Ofen, wir frieren zu sehr. Darum brenne, lieber Ofen, dann frieren wir nicht mehr. Ich hab keine Kohle, bin selber ganz kalt. Frag den Backer nach Kohle im Tal hinterm Wald. Frag den Backer nach Kohle im Tal hinterm Wald. Guten Morgen, lieber Backer, im Tal hinterm Wald. Gib uns Kohle, denn wir frieren und der Ofen ist kalt. Ich hab keine Kohle, meine Eimer sind leer. Frag die Erde nach Kohle im Schacht schwarz und schwer. Frag die Erde nach Kohle im Schacht schwarz und schwer. Guten Morgen, liebe Erde, im Schacht schwarz und schwer. Gib uns Kohle, denn wir frieren und die Eimer sind leer. Greif nur zu, sagt die Erde, dem Backer So, Kinder. Yes, that is the sound created by... Wird nämlich kalt draußen. Fritz, am Morgen, die Musik. Am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Wir wollen jetzt mal einen Sturm machen. Es ist 5:30. Jetzt hier noch mit der Sendung anfangen. Und irgendwie sich auf Hörergespräche einlassen. Siehst du? Wäre natürlich irgendwie komplett dämlich. Hallo? Hallo? Hallo? Das war ja nur ja nicht. Hallo? Da warst du. Ja, hallo? Halt's Maul. Was sag ich? Also, machen wir Musik, oder? Na Kinder, wir müssen hier irgendwie leider weitermachen. Von daher. Ach, schon spitze, oder? Aber vielleicht lassen wir es nach einem Dings hin hier. Jetzt kommt ja gleich so ein Fritz-Dings-Info. Wo liegt denn der Zettel überhaupt, dass ich mein Wetter ordentlich vorlesen kann? Hier. Ach, da legt der Kollege Sedelke mir das auf den Kopf hin. Umgedreht vor. Dass ich mich hier zum Affen mache oder was? Nisch da. Ach so, warum ist denn das jetzt hier nicht? Jetzt müsstet ihr eigentlich losfahren, oder? Ja. Warum passiert denn nichts? Zu dicke Finger? Nee. Zieh mal die Musik runter. Passiert immer noch nichts. Naja. Ach so, keine Ahnung, oder? Nö, also ich meine, ich sehe vor allem von hier nicht viel. Achso, dann sagen wir, fahren wir das, machen wir hier. Wenn Fritz in der Kiez ist, dann 103,1. Ja. Langfeld. Fritz Info. Können muss man's. Um 22.32 Uhr. Das Wetter nachts wechselnd bewölkt und eine Schauer. Tiefstwerte 10 bis 8 Grad. Weiterhin windig mit stürmischen Böen. Tagsüber wechselhaft, vor allem mittags und nachmittags wieder eine Schauer. 13 bis 15 Grad. Und jetzt die Meldung mit Grisha Sedelke. Im Irak ist offenbar eine zweite US-Geisel getötet worden. Das behauptet eine Extremistengruppe im Internet. Die Gruppe hatte am Wochenende zwei Amerikaner und einen britischen Staatsbürger entführt. Sie fordert die Freilassung aller irakischer Frauen in US-Gefängnissen im Irak. Gestern hatten die Entführer bereits ihre erste amerikanische Geisel getötet. In Potsdam hat die SPD erste Gespräche über eine Regierungskoalition mit der PDS geführt. Konkrete Ergebnisse gab es nicht. Themen waren die Reform in Deutschland, der Landeshaushalt und der geplante Flughafen in Schönefeld. Die Gespräche sollen am Donnerstag fortgesetzt werden. Morgen trifft sich die SPD mit ihrem bisherigen Koalitionspartner CDU. In Washington hat ein Prozess gegen die amerikanische Tabakindustrie begonnen. Kläger ist die US-Regierung. Sie verlangt von 8 Unternehmen 280 Milliarden Dollar. In der Klage heißt es, die Firmen hätten fast 50 Jahre lang in einer organisierten Verschwörung die Öffentlichkeit betrogen, indem sie die Gesundheitsrisiken durch das Rauchen verschwiegen haben. Und zum Sport. In der zweiten Runde des DFB-Pokals endete das Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem VfL Bochum 3:2 nach Verlängerung. Und der FC Bayern München gewinnt gegen den VfL Osnabrück mit 3:2. Der Verkehr auf Fritz. Derzeit keine Meldung. Fahrt schön vorsichtig. Es gibt da einen bundesweiten Schülerbandwettbewerb namens School Jam. Und die Fritz Pop-Agenten haben einen Traum. Eine Schülerband von hier und aus der Gegend soll diesen Wettbewerb gewinnen. Denn die Gewinnerband der School Jam gewinnt Auftritte bei den beiden größten deutschen Musikfestivals. Rock am Ring und Rock im Park. Machen wir es kurz. Wenn ihr glaubt, ihr seid die Schülerband, von der die Fritz-Pop-Agenten träumen, meldet euch jetzt bei den Pop-Agenten unter fritz.de. Die Fritz-Pop-Agenten. Jeden Sonntag ab 18 Uhr und im Radio. Meiste Musik. Fritz. Ein bisschen hören wir noch hin, oder? 200 balinesische Männer, die in konzentrischen Kreisen sitzen. In der Mitte steht der Vorbrüller. Den alle 1969 aufgenommen. Eine Aufnahme, die 20 Minuten dauert. Die ich auf dieser verdienstvollen, großartigen, wunderbaren Seite www.ubu.com gefunden habe unter Ethnopoetics. Ein Track, der insgesamt 20 Minuten dauert. Den auszuspielen, ich mich dann wieder nicht traue. Ich Feigling, ich feiges an. Yeah. Möchte ich an aufhören mit dieser wunderbaren Musik. Noch 7,5 Minuten, naja, werden wir nicht schaffen. Wer sie unbedingt haben will, ubu.com, ethnopoetics, da findet man jede Menge, man findet da überhaupt jede Menge, total interessant. Ich habe heute den ganzen Tag am Computer gesessen und nur schicke Musik runtergeladen für euch. Und jetzt nicht so Casa LimeWire mäßig, sondern immer richtig so zugelassene, ordentliche, anständige Seiten, wo die Leute freiwillig ihr Zeug ins Netz stellen, weil sie diesen musikalischen industriellen Komplex verachten. Inzwischen gibt es ja nur noch eine Plattenfirma, oder? BMG und Sony haben sich jetzt auch vereinigt. Jetzt ist es nur noch, die Welt wird beherrscht von einer Plattenfirma. Und dann findet aber trotzdem immer noch die Popcom statt. Warum eigentlich? Naja, ist mir jetzt auch egal. Den Scheiß muss man ja nicht mitmachen. Gibt ja super Musik, die man sich einfach so runterladen kann. Schön CD draus gebrannt. Ist mal ausgesorgt. Muss man nicht in Scheiß-Kotz-Plattenläden gehen. So, was machen wir heute? Oh, Kinder, ich muss ja mal sagen, die letzte Sendung, das war die erste nach der Sommerpause, die letzte Woche, das war ja eine grobe Scheiße. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Ich meine, lach auch an mir, aber lach nicht nur an mir. Genau, sagt der Kollege hier praktisch auch. So eine Scheiße die letzte Woche gewesen. Oh, war das eine Kacke-Sendung. Da lacht der Balinese. Da fängt er gleich an zu brüllen. Mann, woran lach's? Ja, an mir lach's auch. Ja, ich will gerne zu. Schlechte Laune, keine Lust. Die ganze Arbeitsscheiße geht wieder los. Vielleicht sollte ich doch lieber 16 Seiten Hartz-IV-Antrag ausfüllen. Halt meine Ruhe. Kann man zwar nur noch Büchsenbier trinken vom Lidl, aber ist auch okay. Gibt Schlimmeres. Naja, was machen wir heute? Versuchen wir mal heute hier eine ordentliche Sendung zu machen, oder? Wobei, die Frage ist ja natürlich, wie sähe jetzt... Oh, Remi Demi. 200 Balinesen hauen auf die Kacke. So, naja, jetzt zieht ihr doch mal runter, können wir jetzt nicht ausspielen. Wer sich runterladen? Also wer irgendwie die Musik toll findet und wer die nicht toll findet? Der kann sie verpissen, der soll Berliner Rundfunk hören oder KISS oder weiß ich, was man hier alles hören kann in Berlin. Hört doch andere Sender. Und aber hallo? Hallo? Ja. Ach nee, ist auch nicht das Kind. Das ist kein Gesprächspartner, oder? Hallo? Hallo. Bist du ein Gesprächspartner? Ja. Meinst du echt? Ja. So, wir müssen mal heute eine schöne Sendung machen. Über was denn? Naja, wie ist ich jetzt... Mann, sag mal, warum muss ich denn das immer alles sagen? Ihr seid so autoritätsfixiert. Waren das wirklich in Berlinesen? Ja. Keine Neuseeländer? Nee, keine Neuseeländer. Wieso denn Neuseeländer? Wie kommst du auf Neuseeland? Oh, weil du jetzt im Urlaub mal da warst oder überlegst, da mal als Au-pair-Mädchen hinzugehen? Den Dialekt quatscht er dir rum. Der Neuseeländer spricht tendenziell eher Englisch. Bist du sicher? Ja, ich bin mir sicher. Hast du ungefähr einen Begriff, wo Neuseeland überhaupt liegt? Ist es weit weg von den Galapagos-Inseln oder nicht? Und ist das Bermuda-Dreieck eher im Norden oder eher im Süden von Neuseeland? Oder im Westen oder im Osten? Das ist eher im Westen. Naja, kommt ja drauf an, genau. Was denkst du denn, was die in Neuseeland sprechen? Neuseeländisch? Ja. Nee, ausländisch. Na, ausländisch, denkst du dir? Polnisch. Polnisch, ja, ja. Du fliegst gleich raus. Nee. Natürlich, naja. Nee ist kein Argument. So, jetzt mal. Wie alt bist du denn? Ich hab's ja an! 16! Ja. Siehst du? Schon mal scheiße. Ja, ich weiß. Aber sag mal, warum sind denn alle 16? Guck mal, wir leben doch in einer Gesellschaft, die tendenziell immer älter wird. Die Lebenserwartung steigt, das mittlere Durchschnittsalter steigt auch. Also man ist heute tendenziell eher in Deutschland, wie sehen wir, das mittlere Durchschnittsalter ist aber eher 35 als 16. Warum bist du 16? Weil ich 1988 aber vom Durchschnitt her müsstest du 89? 88. Ach, praktisch, als die Mauer gefallen ist? Ja. Da hast du irgendwie davon ja nicht mitgekriegt, oder? Von der großen Freude, die die deutschen Herzen erfüllt hat. Das ist ja heute vorbei. Heute wählen sie ja dann lieber NPD. Standest mit einem Jahr. Da hast du dann noch mit vollgeschissenen, wahrscheinlich Baumwollwindeln, alter Zoni, oder? Oder bist du eher, kommst du aus dem Westen? Bist du Pampers sozialisiert? Nee. Du hast richtig so rot gescheuerten Babyarsch gehabt. Weil die Baumwollwindeln ohne Weichspüler waren. Ja, waren die so schlecht? Ich weiß es ja nicht mehr. Die war nicht schlecht. Da könnte man lustige Halstücher auch draus machen, wenn man sie vorher gewaschen hat. So, ach, da bist du 16. Ja. Und sag mal, ich finde ja schon mal schrecklich, dass du 16 bist, aber damit kann ich leben. Aber noch schrecklicher finde ich ja, dass ich sofort gewusst habe, dass du 16 bist. Das ist doch schrecklich, oder? Auch das interessiert mich nicht so. Was interessiert dich nicht? Dass ich es gewusst habe oder dass du 16 bist? Ja, das hast du geraten. Klar habe ich es geraten. Aber ich meine, es gibt, sagen wir mal, 90 realistische Lebensalterszahlen, die man raten könnte. Ja, habe bei 1 aus 90 wieder einen Volltreffer gelandet. Wieso nur 90? Naja, Mensch, 95 ist ja eher unwahrscheinlich, oder? 100 ist ja auch... Ja, weiß ich, ich habe gesagt, 90 realistische oder wahrscheinliche Zahlen. Ach so. 95 ist schon deutlich unwahrscheinlicher als 89 oder 76 oder 42 oder 21. Wieso verstehe ich nicht? Wieso verstehe ich? Na, weil es mehr 90-Jährige gibt als 91. Die nehmen ab mit dem Alter. Verstehst du? Je höher die Zahl wird, umso weniger Menschen gibt's. Es gibt 90-Jährige gibt's so und so viele. 91-Jährige gibt's weniger als 90-Jährige. Und 92-Jährige gibt's wieder weniger als 91-Jährige. Und 93-Jährige sind von der Zahl her geringer als 92-Jährige. Und 94-Jährige sind in ihrem Insgesamtvorkommen deutlich den 93-Jährigen unterlegen. Wohingegen die 95-Jährigen wieder den 94-Jährigen unterlegen sind. Verstehst du? Naja, das muss. Und bei 160 ist 0. 159, 0. 158, 0. Verstehst du? Wie alt ist denn der älteste Mensch? Ja, weiß ich nicht. 120 oder 125 vielleicht. Und der älteste Deutsche ist vielleicht 108, 109, 110. Aber dann ist Pumpe. Und davon gibt's einen. Und 105 gibt's vielleicht 12. Und 98 gibt's wahrscheinlich 542. Und dann jetzt aber wird's, verstehst du? Und 16-Jährige gibt's relativ viel. Wie viel denn ungefähr? Ne, weiß ich auch nicht. Aber die sammeln sich hier wie die Pest. Wie wenn jetzt so ein Fliegenklebeband für 16-Jährige sei, diese Sendung. So fühle ich mich. Ich fühle mich wie ein Häschen an der Küchenlampe hängendes Fliegenklebeband. Für 16-Jährige. Und das Schlimme ist, man kann ja als an der Küchenlampe hängendes Fliegenklebeband sein. Aber wenn es dann noch übersät ist mit daran klebenden 16-Jährigen, dann ist es doch eklig und man möchte es schnell in die Mülltonne stecken. Kannst du dir vorstellen, oder? Ich entnehme deinem hässlichen Lachen eben. Stell dir mal vor, du läufst als 16-Jähriger rum und da hängen... Nein, hör auf, nein! Quäle mich nicht! Ich möchte nicht hier als 16-Jähriger rumlaufen. Das ist ja die Pest. Du bist doch bloß neidisch. Brrr, nein, das ist schlimmer als Acne Fungi. Wieso denn? Das müsstest du doch am besten wissen. Du bist doch ein 16-Jähriger. Spürst du nicht immer die verachtungsvollen Blicke, die auf dir landen? Merkst du nicht, dass die Leute die Straßenseite wechseln? Merkst du nicht, dass wenn du in den Bus einsteigst, 20 andere aussteigen? Ja, nur weil du 16 bist und man erkennt, dass du 16 bist. Ist das eine Pest. Du bist wirklich 16, mein Lieber. Sieh zu, dass du 15 wirst. Wieso? Nein, das ist dir verwehrt. Das ist dir verwehrt. Genau das wollte ich sagen. Nee, ist nicht unlogisch. Unmöglich ist es. Nee, unmöglich. Und genau diesen Horizont der Unmöglichkeit wollte ich mal vor deinen kindlich naiven Augen überhaupt erstmal eröffnen. Dass du weißt, dass nicht alles möglich ist. Und du wirst kein Schlagersänger mehr. Du kannst dir das wünschen, wie du willst. Du wirst kein Schlagersänger und du wirst nicht bei Big Brother im Container auf der reichen Seite landen. Natürlich willst du Schlagersänger werden. Ihr wollt alle Schlagersänger werden, ihr blöden 16-Jährigen. Will keiner mehr einen anständigen Beruf ergreifen und Gaswasserinstallateur werden? Was willst du denn werden? In deinen Träumen. Sei doch mal ehrlich, was willst du wirklich werden? In meinen Träumen. Richtig, wenn du träumst, dann willst du ein blöder Rockstar werden, der da oben verschwitzt auf der Bühne steht in viel zu engen Stretch-Jeans und von Mädels angehimmelt wird. Na, denn eben Hip-Hop-Bike, meine Rockstar als Oberbegriff. Das kann ja auch Hip-Hop oder irgendwelche elektronische Scheiße sein. Was willst du dann werden? Na, Busfahrer? Möchtest du der sein, der hinten die Mülltonnen ans Auto hängt? Da kriegst du nicht viel Geld. Natürlich. Hast du viel mit Dreck? Na, Müllfahrer, dann werd Müllfahrer. Welche Klasse bist denn du? Reicht. Das reicht für Müllfahrer. Was ist hier peinlich? Du machst mich hier so fertig. Nee, ich mach dich ja nicht fertig. Du müsstest von rechts wegen, müsstest du 10. Klasse sein. Und wahrscheinlich bist du jetzt zum dritten Mal in der 7., oder? Ich werde mich nie versetzen. Also immer mit genau, weil du zu viel kiffst, Baby. Kiffen ist auch kein Beruf. Ich war nicht so konzentriert in der Schule. Dann konzentriere ich mal ein bisschen. Ja, das ist aber schwer. Naja, natürlich ist es schwer. Aber denkst du, so eine Sendung machen ist leicht? Und ich mach's auch. Und ich mach's mit Anstand und Grandezza. Ich mach's mit Bravour. Ich mach's so, dass man hinterher wieder sagen kann, das ist aber eine feine Sendung gewesen. Wenn man jetzt mal die Sendung der letzten Woche vergisst. Die war scheiße, die war grobe Scheiße, die war also schrecklich. Halt die Fresse! Mund! Bitte entschuldige, dass ich Fresse gesagt habe. Ja, halt die Klappe, 16-Jähriger! Dir steht nicht zu, jetzt hier die schöne Sendung der letzten Woche hier zu verhohnepiepeln und zu verhunzen. Wenn ich das mache. Anwalt. Ja. Hast du denn eine schöne Advokat? Anwalt, kostet Geld. Hast du denn Geld? Wie viel Taschengeld hast du denn im Monat? Na siehst du, damit kannst du dir keinen Anwalt leisten. Lass es sein. Bleib 16 und sei still. Ich habe mehr Geld als viele andere. Wie viel Geld hast du denn? Das kann ich nicht sagen. Wieso hast du mehr Geld als viele andere? Hättest du gerne. Nee, siehst du, weil du denkst, wenn du mal Schlagersänger bist, dann landest du den definitiv mit. Du wirst kein Schlagersänger, das zeigt dir schon mal. Du wirst kein Schlagersänger. Roy Black war ein Schlagersänger. Du hast aber nicht Roy Black gesagt, sondern was hast du gesagt? Das ist jetzt so real, aber Roy Black war ein Schlagersänger. Hat ihn aber auch nicht glücklich gemacht. Der hat dann auch Selbstmord in der einsamen Seehütte gemacht. Ja, tot ist er, genau. Und du wirst auch mal tot sein. Mach dir mal nichts vor, mein Süßer. Du wirst auch mal tot sein. Ja, na du auch. Na und? Mir ist es aber egal, mir geht es komplett am Arsch vorbei, dann bin ich eben tot. Ist mir doch egal. Hahaha, muss ich wenigstens nicht mehr aufstehen. Aber du wirst doch mal tot sein. Du willst mir jetzt drohen. Was? Ja, nicht drohen, das ist so. Schau mal der Wirklichkeit ins Auge, du wirst doch irgendwann mal tot sein. Du hast mir gerade gedroht. Ich hab dir ja nicht gedroht. Doch, ich hab dir bloß mal ein bisschen... du rufst da mal an und dann sagt dir jemand, dass du mal tot sein wirst. Ja, so ist es aber. Kann ich auch nicht dafür. Wo willst du dich beschweren? Na, bei dem Fritz-Sekretariat irgendwas. Beim Fritz-Sekretariat? Wie buchstabier doch mal bitte Sekretariat. mein lieber Freund. Was? Nee, was normal? Ja, genau. War ein Spaß. Ja, war ein Spitzenspaß. War richtig ein Spaß für 16-Jährige. Mein lieber Freund, ich bin nicht 16. Ja, wie alt denn dann? Ich könnte dein Vati, dein Großvater, deine Mutti sein. Du bist 46. Und allemal, wenn ich dir jetzt in der Küche gegenüberstände, dann hättest du schon die erste Backpfeife empfangen. Oh, das ist schon wieder eine Drohung. Das ist überhaupt ja keine Drohung. Das ist eine realistische Ansage. Das ist genauso realistisch und eine nüchterne Zustandsbeschreibung wie die Tatsache, dass du 16 Jahre bist. Wie bitte? Du hast gerade gesagt, du willst mir eine Backpfeife geben. Nicht will. Ich habe gesagt, du hättest... Drohung. Ich habe nicht gesagt, dass ich dir eine Backpfeife... Jetzt hör doch mal bitte genau hin auf meine feinsinnigen grammatikalischen Konstruktionen. Ich habe gesagt, wenn ich dir jetzt in der Küche gegenüberstände, dann hättest du schon längst eine Backpfeife gefangen. Naja, und dann... Verstehst du es quasi... Sagen, das ist ja genauso, als wenn ich sage, würde ich jetzt in deinem Zimmer stehen, würde ich dich erschießen. Auch eine Drohung. Nee, ich habe gesagt, dann du müsstest sagen, würde ich jetzt in deinem Zimmer stehen, hätte ich dich schon längst erschossen. Das ist keine Drohung. Würde ich dich erschießen, ist eine Drohung. Würde ich dir eine knallen, wäre eine Drohung. Aber du hättest schon längst eine gefangen. Das ist quasi bloß eine nüchterne Realitätsbeschreibung. Schlägst du gerne Wie die Tatsache, dass du 16 bist. Schlägst du kannst du sagen, ist eine Drohung. Ist aber keine Drohung, wenn ich sage, dass du 16 bist. Kinder. Trotzdem, ich sage, gewisser drohender Unterton ist da natürlich dabei. Das hat natürlich sowas impertinent beleidigend, die Tatsache, dass du 16 bist. Aber das ist doch nicht mir geschuldet. Du bist doch 16. Da kann ich doch nichts für. Du schlägst gerne Werd Kinder. Doch 15. Ich will nicht 15 sein. Wieso denn nicht? Mann, da war die Welt noch in Ordnung. Da oh, mussten doch. Da... Na, ja, wo? Naja, was war mit 15? Weiß ich nicht, was mit 15 war. Wahrscheinlich war es bei dir da genauso trist wie heute. Und ich sagte, mit 17 ist es nicht anders, mit 18 nicht, mit 19 nicht, mit 20 nicht. Und wenn du mit 25 dann schwer die Mülltonne hochwuchtest auf den orangenen Laster, dann wirst du davon träumen, Schlagersänger zu sein. Aber du wirst kein Schlagersänger. Kannst du mir glauben? Du verdienst ja nicht mal was bei deinem Job da. Na, nicht würde ich nicht, nichts würde ich nicht sagen, aber... Aber nicht viel. Ja, na ja. Das ist nur armseliger Hunger. Ja, natürlich. Das ist, sagen wir mal, eine Alternative zu Hartz IV. Ich möchte den Job hier quasi Hartz, ich würde ihn Hartz III nennen. Ja, also eigentlich, du könntest doch. Oder Hartz II, wie heißt denn das? Hartz I, was ist denn 1, kann man mir einer erklären, was Hartz I, Hartz II, Hartz III, Hartz IV ist? Ah, das war wahrscheinlich. Und warum die jetzt alle NPD wählen? Mann, oh, ich sehe da überhaupt ja nicht mehr durch. Ich bin nur NPD. Warum bist du denn 16? Na, weil ich hab. Na, weil ich. Weil ist ich doch keine Erklärung. Bin. Ja, nicht zum Mauerfall 88 bist du geboren. Da hast du was verpasst. Das war lustig, als die Mauer umgefallen ist. Das hättest du mal sehen sollen. Steht so eine Mauer und dann wuff. Und dann hat's aber gestaubt. Und sofort totale Glücksgefühle im Herzen der deutschen Bevölkerung. Wir sind ein Volk blühender Landschaften. Deutschland ist Weltmeister. Wie bitte? Die ganze Mauer ist gar nicht auf einmal umgekippt. Die ist natürlich... Nein, stimmt gar nicht. Ich war ja dabei. Du warst doch noch voller Hosenscheißer. Die stand da und dann sind die Leute hingegangen und wuff ist die umgefallen. Bomm, auf einmal lag die flach da. Und wenn man sie hätte liegen lassen, hätte man jetzt eine schöne Autobahn um Ostberlin rum. Aber die Idioten haben sie ja weggeräumt. Ja, so ist es. Kannst du mir glauben, du warst nämlich nicht dabei, 16-Jähriger. Jetzt gibt's aber trotzdem eine Autobahn. Jetzt gibt's aber trotzdem. Ja, aber direkt um Ostberlin rum. Das wäre schön. Na, ganz Ost. Das wäre spitze gewesen. Ja, jetzt gibt's Kreis überall Autobahnen. Aber die gehen so konfus durch die Landschaft, so wirre ziehen die sich da durch wie ein Spinnennetz, total bekloppt. Und so wär's richtig schön ringsrum um Ostberlin, hätte man eh mal rumfahren können. Das wäre spitze gewesen. Wieso nicht? Ach, scheiße, den Mauerfall haben sie auch versaut. Du hast also was gegen den Westen. Ich habe ja nicht gegen den Westen. Ich habe mir gesagt, man hätte immer... Na, wieso? Stimmt da? Naja, auf der einen Seite wäre Osten gewesen, innen wäre Osten gewesen, außen wäre Westen gewesen. Wäre doch super. Also auf der Hälfte wäre Westen gewesen, auf der anderen Hälfte wäre auch links und Westen, links und Rest wären auch vereint. Sagtet mal den NPD-Wählern, sagtet mal den Hartz-IV-Demonstranten, sagtet mal den Zonis, wo 1500 Millionen Euros, Milliarden Euros. DVU, nicht ja, unter anderem, na, aber und der Sachse, sag mal, hast du denn ja keinen Sinn für den Sachsen? Warum habe ich denn jetzt vorhin das Ofenlied gespielt? Weil das natürlich so eine schöne sächsischer Grundton ist. Hör doch mal hin. Mein Lieber, du hörst ihm einfach nicht zu. Das ist genau das Problem. Aber das ist sowieso das Grundproblem von 16-Jährigen, dass sie einfach nicht zuhören. Hör mal hin, hör mal hier auf die Dialektreste im Gesang. Halt die Klappe, wenn Musik ist. Guten Morgen, lieber Ofen. Das ist sächsisch. Wir frieren zu hier sächsisch. Siehst du, gemütliche MPD-Wähler. Dann frieren wir nicht mehr. Ich hab keine Kohle. Kohle! Ganz kalt. Was ist? Das ist doch kein Sächsisch. Natürlich ist es sächsisch. Sag mal, du hast aber null Ahnung. Kommt zwar nicht aus Berlin, aber ist auch nicht aus Sachsen. Das ist, ich, hier, oh, Scheiße, hier! Das ist ein verpisstes Studio. Ah, ich könnte ausrasten. Das solltest du mal sehen hier. Echt? Da fragst du dich, wo sind denn die 1500 Milliarden Euro geblieben? Hier nicht. Hier sind sie nicht angekommen. Naja, von den Westlern. Aber die sind ja alle wieder zurück in den West gegangen. Jetzt hör doch mal auf. Was denn? Mann, Mann, du hast doch keine Ahnung, du bist 88 geboren. Naja, du bist als die Mauer gefallen ist, als die Mauer gefallen ist, hast du praktisch noch als Quark im Schaufenster gelegen. Ah, das ist ein Spitzensatz, oder? Frag den Backen nach Kohle. Genau, so Kohle. Sieht das aus. Kohle, das ist sächsisch. Kohle. Ach, das ist natürlich ist es sächsisch. Ach, hör auf Thüringisch. Die haben da dann keine Kohle. Haben die in Thüringen Kohle abgebaut? Wieso soll das... Wo kommst du denn her? Die bauen in Thüringen keine Kohlen ab. Wo? Ach, im Ruhrgebiet. Mann, im Osten gab's kein Ruhrgebiet. Aber Mensch, Meier, das sind elementare geografische Tatsachen, bei denen du überhaupt von nicht durchblickst. Ist das schrecklich. Ich glaube, gibt's eigentlich den Sender 50 Plus noch? Hörst du, kennst du dich aus in der deutschen Radiolandschaft? Vor einer Weile gab's mal einen Radiosender, der war nur für Leute, die älter sind als 50. Da habe ich immer überlegt, da hinzugehen. Aber dann ist der noch krepiert schon, der Sender, glaube ich. Ja, aber du bist ja hier, meine Mensch, jetzt hör doch mal auf hier, ich muss ja meine Tüte auspacken. Ah, das nervt alle, das nervt alle. Die Hörer, der Anrufer, der nervt. Das Unglückliche ist ja, dass ich so eine Anrufsendung habe, wo die immer anrufen. So Pack praktisch. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Warschauer Pakt, Hitler Stalin Pakt. Also das ist eine Beleidigung. Packt eure Scheiße ein, ja. NPD wieder beschimpft. Habe ich überhaupt gar nicht. Ich habe bestenfalls gesagt, dass du Thüringer bist. Trotzdem, du nicht ja nicht wehst. Oh, ich du hättest dabei Thüringer sein sollen, als die Mauer auf mir fallen ist. Wuff. Und dann lacht die auf dem Rücken. Ach, die sah so niedlich aus, die Mauer. Ja, die machst hier Käme. Ja, weil die so niedlich. Weil die so umgefallen ist. Die stand da und dann wuff ist die umgefallen und die war echt, als sie so lag, war die immer so niedlich. Oh Mann, so eine kleine süße Mauer. Da wurden da Menschen erschossen an der Mauer. Naja, aber als sie umgefallen ist, weiß man auch nicht, ob nicht vielleicht jemand zu nah dran stand und vielleicht davon erschlagen wurde. Na, vielleicht hast du was umgekommen. Naja, vielleicht du nicht. Naja, weiß man nicht. Naja, aber andererseits wollen wir uns mal nicht vormachen, wenn irgendwo Gefahr besteht, dann auf der deutschen Autobahn. Da sterben noch in einem halben Jahr mehr, als an der Mauer erschossen wurde. Wollen wir uns mal nicht vormachen. Also insofern. So, dann würde ich mal sagen, nee. Aber weitergekommen sind wir jetzt hier nicht im Gespräch. Ja. Hast du schon wieder Ferien oder was? Nö. Sag mal, warum rufen denn hier immer 16-Jährige an? Warum rufen denn nicht immer 50 plus an? Weil die Sendung dafür nicht gemacht ist. Natürlich ist sie dafür gemacht. Die ist doch nicht für 16-Jährige. Also langweilig, wenn 50. Nee, überhaupt gar nicht. Dann wird's interessant. Die haben was zu erzählen. Da kann man sich schön ein bisschen über den ersten Weltkrieg mit denen unterhalten. Über Materialschlacht, über den Einsatz von Senfgas. Und gewissermaßen die Erfindung der kosmetischen Operationen. Wie bitte? Die stehen dann irgendwo in Tels und erzählen, weil da nichts los ist. Stehen dann. Wo stehen die? Na, da war doch letztes Mal einer, der erzählte, dass er am Beton... Der 50, ja, naja, super, der war doch gut. War völlig unlogisch. Nein, der war nicht unlogisch, der war toll. Der war spitze. Das ist klar, dass du es dann toll findest. Naja, natürlich finde ich den toll. Oh, der war super. Ja, so, mein süßer 16-Jähriger, wann wirst du 17? Das ist nur eine Weile her. Da bist du praktisch gerade erst 16 geworden. Da naja, hast du nicht, da bist du 16 und hast im Grunde noch nicht mal Ahnung, wie man sich als 16-Jähriger benimmt, weil du jetzt drei Wochen 16 bist. Ein 16-Jährlings-Frischling, ist das süß, ist das niedlich. Wie lange ist der Kleine denn schon 16? Wie ist es denn, wenn man 16 ist? Ist toll, erzähl mal. Och Mann, ist das süß. Sehnst du dich nicht manchmal zurück, 15 zu sein? Du solltest wirklich lieber 15 sein. Ich danke dir schon mal für deinen Anruf, wa? Hä, oder? Telefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. So ist das für meine sächsischen Hörer hier. Und für die Bruno Ganz Fans. Thank you. FSK, Vantage, im alten, jetzt muss man hier die Verhältnisse wieder klarstellen, sonst kommt mir hier so ein ARD-Journal auf Stingstar mit einem alten, wie heißen die, der alten, mit einem alten GI-Song. So, wie kriegt denn hier wieder diesen Dings-Scheiße hier raus? Naja, ich sag, das ist nicht euer Problem, das kann ich ja irgendwie, hallo? Hallo, wer bist denn du? Ich bin Jürgen. Ich bin Jürgen und nicht irgendeiner. Warum ruft denn Toni nicht mal an? Ich hab extra hier Toni, die Toni-Musik ein. Warte mal, ich muss jetzt hier erstmal kicken. Mode heißt es, glaube ich. Single off, random repeat. Was heißt denn das Single? Wahrscheinlich Single muss an sein, oder? Möglich. Oder was würdest du sagen? Ja. Q, stopp. Sagen wir mal so. Enter. Mal kicken, wenn man jetzt einen Song einpackt, was dann passiert. Oder? Ja. Das interessiert einen doch. Stimmt. Oder? Also mich interessiert das irgendwie total hier. Ah, scheiße. Gebe ich dir recht. Naja, jetzt passiert ja nichts. Ich glaube, ich habe Scheiße gemacht. Naja. Ah, so Jürgen. Ja. Ach, wir haben da schon mal das Vergnügen gehabt, wa? Wir haben ja schon mal über Würgen und so gesprochen. Korrekt. Echt? Ja. Ist es deprimierend, dass hier immer praktisch immer dieselben anrufen? Tja, so ist das. Oh ja, XA. Oh, scheiße hier. Ah, oh, Mann, ey. Ja. Single Stop, Single Off, Single Q. Sagen wir mal Single Q. Mal kicken, was jetzt passiert. Ja? Hm? Hast du da auch ein Interesse dran? Ja. Yep. Das ist irgendwie total... Jetzt fährt die Musik hier überhaupt ja nicht mehr ab. Bom. Zeig ja, oh, scheiße gemacht. Mein lieber Scholli. Fährt die ja noch ab? Nee, fährt hier ja nicht mehr ab. Ach du Scheiße! Hier jetzt, kick an, hier, da jetzt? Aber hier jetzt ja nicht. Ich glaub, was macht man da? Am besten man stellt es aus, oder? Das Gerät ja. Ausstellen und wieder anstellen. Und dann müsste das ja irgendwie, oder? Gib ich dir recht. So, Jürgen, wie alt bist du? Bist du auch 16? Jetzt sei, kannst ehrlich sein, sei ehrlich, du bist ja. 16, oder? Ja. Aber warum bin ich denn so klebrig für 16-Jährige praktisch? Ich weiß nicht. Ich habe auch schon als 15-Jährige angerufen. Echt? Ja. Naja, aber da hatten wir doch wahrscheinlich entspanntere Gespräche. Nicht wirklich. Nicht? Waren die praktisch genau so wie die jetzt sind? Irgendwie so? Ja. Echt? Ja. Keine Spur anders? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ach du Scheiße. So. Schlimm, ne? Ja, Jürgen. Ja. Was hast du jetzt aus... Gibt es irgendjetzt ein spezifisches Interesse, warum du hier jetzt angerufen hast? Jetzt? Da jetzt nicht. Aus Langeweile. Mensch, nee, sag doch, oh, das ist aber das Schlimmste, was man sagen kann. Das Allerschlimmste aus Langeweile. Nicht, um mal irgendwie einen Beitrag zu leisten oder was? Ich habe mal eine Frage. Frag mal. Also ein Kumpel von mir hat eine CD aufgenommen. Ja. Den würde ich so, ja, stark mit Fanny van Dunn vergleichen. Was? So ein bisschen. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, jetzt mal eins. Mannshow mit Wandergitarre. Na, dann schick mir doch mal die CD. Ja. Das wolltest du doch fragen wahrscheinlich, genau. Oder? Genau. Mit eigenen Songs. Also nicht gecovert. Das ist doch schon mal was. Das ist schon mal nicht schlecht. Eben. Ja. Fällt dir was ein? Nee. Ich bin ja hier immer noch mit der Technik beschäftigt. Was war denn an der letzten Sendung so scheiße? Nee, weil die irgendwie war scheiße. Ja, ich war in Trier, konnte ich nicht hören. Na, siehst du, hast aber Glück gehabt. In Trier? In Trier. Das ist die Geburtsstadt von Karl Marx. Ja, da war ich auch. Was, wo warst du? In dem Haus. Ach so, und? Ja. Gibt's da irgendwas zu sehen? Da hingen Bilder rum. Echt? Mhm. Das ist ja auch nicht schlecht. Haben, ja, Sie, ja. Haben Sie sich ja echt was einfallen lassen, wa? Stimmt. Und jetzt da hingen Büsten rum. Naja, gut. Naja, gut. Und warum warst du jetzt am Geburtstag von Marx? Ja, weil mein Vater mich dazu aufgefordert hat. Ach so, echt? Ist denn so ein alter Marxist dein Vater? Nicht wirklich. Wieso nicht wirklich? Wahrscheinlich doch, oder? Traust du bloß nicht zuzugeben? Weil du denkst, das ist ein bisschen ehrenrührig. Mann, warum soll der denn nicht? Klar, der darf ruhig. Ja, okay. Der ist Marxist? Au, weia, au, wacker, oh, Mann, oh, Mann, huhuhu, das sag ich jetzt aber. Ja, da lachst du. Ja, So, Mann. Hm. Jürgen. Ja. Wir kommen hier nicht weiter. Ich merk's. Was hast du denn für ein Interesse, was hast du für ein Interesse an anderen Fritzhörern? An anderen Fritzhörern? Ja. Mal guten Tag. Eigentlich überhaupt gar keins, oder? Nicht wirklich. Nee? Schade, ich dachte, wir wollen mal hier, wen willst du denn jetzt grüßen? Nee, einfach bloß guten Tag sagen. Willst du mal eben Tag sagen? Ja. Ich hab ja hier hallo, hallo Fritzhörer, bist du ein Fritzhörer? Ja. Bist du 16? Ja. Ich wär verrückt, ehrlich? Ja. Das gibt's doch ja nicht. Sag mal, woran liegt das? Ist das meine irre jugendliche Ausstrahlung oder was? Wie? Was? Ist das meine jugendliche Ausstrahlung? Findest du keine gleichaltrigen Moderatoren? Deine Mutti hat ja doch gesagt, du sollst nicht immer alte Männer, die im Park rumstehen und Bonbons locken, hören. 16-Jährige dürfen noch nicht arbeiten. Nee, nicht arbeiten, aber... Naja, pass auf, hier will ja jemand guten Tag sagen. Hallo. Hallo. Nee, er will dir guten Tag sagen. Du warte doch mal ab, Mensch. So, jetzt schalte ich ihn zu. Hallo. Hallo. Wer bist denn du? Jürgen, sag mal, spinnst du? Du hast ja eben gesagt, du willst guten Tag sagen und nicht Hallo. Guten Tag. Also sag mal, hast du hier nur mit Bekloppten zu tun? Das liegt irgendwie am Alter, würde ich mal sagen. So, jetzt hast du noch mal zweite Gelegenheit und das ist aber vorbei. Guten Tag. Guten Tag. Ey, ist echt ein super Dialog zwischen euch. Man merkt, da stimmt die Chemie, da passiert irgendwas. Geht es dir, Jürgen? Hört man gerne. Ah, eine fiese, eine Fangfrage. War nicht schlecht, hat mir gut gefallen. Ja, ich habe die Antwort nicht verstanden. Andra, wie heißt du? Andra, nicht jetzt Jürgen. Nicht, jetzt halt aber die Klappe. Nicht Jürgen, wie heißt du? Ich? Ja. Robin? Ja. Das ist der Name, nach dem man eigentlich Bäume benennt. Wenn jetzt eine Frau einen Baum kriegt, dann nennt die den ja eine Robinie. Ach so? Ja, wenn es ein Mädchenbaum ist. Und wenn es ein Jungsbaum ist, Robin. Es gibt bestimmt auch Bäume, die nennen sie Jürginia. Nein, und es gibt Mädchenbäume, die werden dann Linde genannt. Linda, genau. Linda. So, Robin. Arda. Robin, hast du denn noch Schwestern? Die Platane und die Eiche? Und die Ahornia. Und die Pappel? Hast du denn noch Schwestern? Nee. Ach schade, würde man gerne wissen, wie die heißen. Und Brüder? Nee. Bist du ein Einzelkind? Ja. Buh, willst du, dass Einzelkinder immer so scheiße sind, dass sie so einen Überbiss haben, dass die Vorderzähne, die Obervorderzähne immer so vorstellen, weil die bis sie 20 sind, Daumenlutscher sind? Ja. Weil die so unglücklich sind? Ja. Das trifft bei mir alles zu. Trifft alle zu? Ja. Ist es schrecklich? Spielt mit dir auf dem Stuhl auf auch keiner und du musst eine dicke Brille tragen und immer Bücher lesen und klüger sein als andere? Eine Brille trage ich nicht, ich lese keine Bücher. Und du liest keine Bücher? Scheiße, ist das eklig, ehrlich? Mann. Und im Sport? Auch. Bist du beim Bockspringen voll der Versager und knallst immer in die Querseite vom Bock? Ja, ich habe schon zweimal in den Arm gebrochen. Siehst du, genau, sag ich doch. Au wacker. Und dabei in Mathe bist du gut, nehme ich an. Ja. Bin ich überhaupt gar nicht neidisch. Ja, früher neidisch. Sag doch mal, sag mal, wie weit kannst du Pi nach dem Komma sagen? Was kann ich? Pi! Nach dem Komma, sag doch mal. 3,14, weiter? 3,14, ja. Weiter. Ja, da müsste ich mal überlegen. Ach ja, scheiße, siehst du? Mathe-Jut. Komm, lass es sein, steck es weg, Baby. Die Wurzel aus 2? Na, das ist ja 1,41. Naja, ist doch schon ein Anfang. Und 25 zum Quadrat? Na, 625. Sag mal, sind wir bei der Mathe-Olympiade? Das ist eine Unterhaltungssendung. Und keine Mathe-Olympiade. Mensch, ich wäre verrückt. Was denn das hier? Die Sendung entgleitet mir wieder komplett. Ja, aber die ist besser als die letzte. Halt die Klappe! Wenn jemand sagt, dass die letzte Sendung, der halbautomatische Anrufbeantworter ist übrigens geschaltet. Vielleicht kann da jemand mal anrufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 genau. 39 32. Nervt mich bitte nicht immer so. Achso, scheiße. Was ist? Dann spielst du den von letzter Woche. Ja, den spiele ich Google. Ist ja schon fertig? Ja, wie viel ist denn heute? 21. Genau, dann ist er schon fertig. Ist doch spitze, so, was oder? Was hat das mit dem Datum zu tun? Was denn hier? Ey, das sind so total geheimnisvolle, rhizomartige Zusammenhänge, unterirdisch, subkutan. Heute Dienstag ist war vor einer Woche, was hat das mit dem Datum jetzt zu tun? Nee, der war vor einer Woche 14. und dann ist heute aber 21. Ja, und dann ist wenn er am Dienstag der nächsten Woche nicht fertig ist, dann wäre das schlecht, oder? Der ist aber, der von heute, der von der letzten Woche, der heute gespielt wird, ist fertig. Und der steht unter dem heutigen Datum dann hier im Dings. Ach so, und da steht dann halb auto. Das muss ich mal gar nicht erklären, das kann man sich denken, wenn man ein bisschen was. Worte in den Raum werfen oder erklären. Ein bisschen was in der Birne hat. So, seid ihr noch da? Ja. Aber ihr halt aufgeheben. Tja. Tja, das war der andere, das war der nicht Jürgen. Genau. Naja, wenn man Jürgen ist, dann hat man natürlich ein bisschen bestimmte Power und Kraft. Mhm. So, das war jetzt Toni 17, bitte kommen. Sag mal, jetzt ist wieder der andere CD-Player hier im Arsch. Ich sehe überhaupt nicht durch. Kriegst du aber auch alles in den Arsch. Wieso denn? Aber wenn man Enter drückt. Ach so, Exit. Exit muss man drücken. Spitze. Jetzt habe ich's raus. Ich habe nämlich heute schöne Musik runter niedergeladen. Was? Verschiedene Sachen. Ach so. Bisschen proletarisches. Ach du, klingt denke ich gut, wa? Müssen wir mal rinhören, oder? Mal sehen, wie es sich anhört. Ah ja, der ist super, den spielen wir nachher. Ach du heißt der. So! Jürgen! Ja. Jürgen! Ja. Jürgen, du hast kein Interesse an anderen Fritz-Hörern. Ich wollte nämlich heute mal eine Umfrage machen. Ach so. Aber vielleicht machen wir die nächste Woche. Mhm. Worum geht's da? Naja, das könntet ihr ja vorheben, dass man einfach mal den Hörer ausfragt nach Sachen, an denen andere Hörer Interesse haben. Jo. So Alter. Spitze, da hast du echt Interesse dran? Kann ich dir sagen, 16, 16, 16, 16. Stimmt. Ich bin schon 17, 16, 16, 16. Ich bin 21, 16, 16, 16, 16. Ich bin 15. Sweet little 16, 16, ja, blondes Haar. Hm. So, du bist 15? Echt? Nein. Ach so. So, Jürgen, dann machen wir da erstmal Schluss, oder? Ja, wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, ich dir auch, tschüss. Tschüss. Mensch, haha, da war ich gerade kurz angebunden. Hallo, wer bist denn du? Hi, ich bin Lars. Wer? Lars. Lars? Ja. Da habe ich für Lars halt jetzt kein Lied. Ich habe hier keine Lars-Lieder. Ist keine Sendung, in der pausenlos Lars-Lieder gespielt würden. Nicht, wieso nicht? Mensch. Da spielt man einmal aus Großherzigkeit, Gutmütigkeit und irgendwie väterlichem Verantwortungsbewusstsein heraus. 16, denkt man, ja. Mann, gibt's Toni-Anrufer, spielst du mal ein Toni-Lied und schwupp, als nächstes gleich, ach, ruft der Lars an. Na super. So, Lars, du bist 17. Nein. Wie alt denn? Ich bin schon 19, krass, oder? Sicher? Ja. Ist ja echt krass. Ja. Du musst ja doch irre alt vorkommen. Nee, nicht wirklich. Nimmst du schon so Birkenhaarwasser, dass sie nicht ausfallen? Suchst du deinen Kopf schon ab nach grauen Haaren? Nee, noch nicht, aber Geheimratsecken hab ich. Möchtest du mal Schlagersänger werden, Lars? Ja. Weißt du, dass Roy Black tot ist? Nein. Wusstest du nicht? Nein. Was lernt ihr denn in der Schule heutzutage? Roy Black ist tot. Aber schon jahrelang. Das ist traurig, wie alt oder? Warst du denn, als die Mauer gefallen ist? Wie alt? Ja, und hast du vielleicht auch zu nah dran gestanden? Nein, ich war 5. Bist du sicher? 5? Ja, ja. Da warst du doch zu Hause, als die Mauer gefallen ist. Nein, wir sind zur Mauer gegangen, haben uns Steine geholt. Ach so, hast du gehört, wie die umgefallen ist? Hast du sie gesehen, hast du nicht? Hast du sie gehört? Hast du aber gesehen, wie sie da gelegen hat, die Mauer? Ja, ich habe ja genau neben der Mauer gewohnt. War spitze, oder? Wie der total wie die auf immer so da lag? Ja. Ah, war ein toller Anblick, oder? Ja, war toll. Buh, wie wenn ein Tsunami drüber hinweg geht. Die ist zum Westen gefallen, oder? Ja. Also da standen, glaube ich, Leute. Da standen Leute. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, genau. Ja. Was machst du jetzt mit 19? 19 ist ja auch ein Scheißalter, oder? Ist man auch so voll dazwischen. Man ist nicht mehr 16 und noch nicht erwachsen. Ja. Oder was machst du da jetzt so als 16-Jähriger, als 19-Jähriger? Ich gehe zur Schule. Ne? Echt? Ja. Mein lieber Schon. Immer noch mit 19? Ja, ich hab 12. Sag mal, ich war mit 19 schon erwachsen. Da lag die Schule schon weit hinter mir. Naja. Was macht ihr denn? Naja, ich bin schön mit 14 runter und hab dann schön an der Dreh-Maschine und die Bohrmilch hat gespritzt, gestanden. Das ist schön, ja. Ja, es war noch eine andere Zeit. Und wenn man Mittagspause war, hat man die Alu-Stullenbüchse geöffnet und schön seine Leberwurststulle eingepfiffen. Ja. Und heute 19? Und immer noch Knoppers in einem, hast du noch so eine Umhängetasche, wo vorne die Schulsüßigkeiten drinne sind? Nee, hab ich nicht mehr. Nee? Und nee. Hanuta-Schnittchen? Nee. Honig Milchschnitte? Nee. Milchschucke hier, Kinderschokolade? Ja, manchmal. Überraschungseier? Nee, hab ich nicht mehr. Und was hast denn du jetzt da in deiner Stullentasche vorne drinne? In meiner Stullentasche meistens, Brötchen. Brötchen. So mit Käse und Salat, ja. Brötchen mit Käse und Salat? Naja. Das ist doch wie von McDonald's. Nee, eigentlich nicht, okay. Nee, ist von Mutti, gut. Nee, und was ist bei dir im Turnbeutel? Hast du eigentlich noch einen Turnbeutel? Hast du auch Nadelarbeit eigentlich noch in der Schule gehabt? Nadelarbeit? Nee, aber Werken. Werken, ja. Schön. Und was ist denn in deinem Turnbeutel drin? Hast du? Sportschuhe, eine Hose und ein T-Shirt, ne? Und ein Handtuch. Mhm. Und hast du aber auch eine Hose, eine kurze Hose oder so eine Adidas-Schlabber? Ja, es kommt aufs Wetter an halt, ne? Ja, aber hast du auch kurze? Ja, wenn wir in der großen, schönen Sonne, ja. Ja, gut. Natürlich. Da bin ich ja beruhigt. Naja. Da bin ich ja beruhigt. Naja. Wie heißt du denn, Lars? Ich heiße Lars. Das ist eine spitze Antwort, genau, super. Ja. Ja, war auch eine klasse Frage. Naja. Ja, Mensch. Vielleicht sollte ich doch immer das Wahl-Special moderieren. Weil ich stelle, glaube ich, bessere Fragen als so deutsche Journalisten. Naja, gut. Wünsche ich dir noch einen schönen Abend, ne? Lars, genau, das ist aber auch richtig der Zeitpunkt. Sonst hätte ich das jetzt gemacht. Ja, vielen Dank für deinen Wunsch, wa? Gut, dann. Okay, tschüss. Tschüss. So, dann haben wir jetzt, ich habe mir vorhin versprochen, dass ich den ganzen Tag am Computer gesessen habe und schöne Musik für euch runtergeladen. Bin ich ja überhaupt dazu gekommen, hier runtergeladen, Musik zu spielen? Wunderbar! Eine junge Frau, ich weiß jetzt nicht, wie im Original. Doch, ich weiß, wie die im Original heißt. Wie heißt die? Muss ich nochmal nachlesen. Na, finde ich jetzt auch nicht. People Like Us, eine junge Frau, die so Musik so zusammenmixt. Alles Mögliche, was sie so findet, von den 20ern bis zu 19ern europäische, amerikanische Musik, mixt die irgendwie mal alles so auf seltsame Art und Weise zusammen, die eben auch aus Trotz gegen diesen übermächtigen Monopolisten des musikalisch-industriellen Komplexes keine Platten oder CDs mehr bei Plattenfirmen macht, sondern denkt, dann stellt sie die gleich 100 pro ins Netz. People Like Us nennt sie sich als Kunstprojekt und hat jetzt ihre neue CD ins Netz gestellt, Bridged Too Far, wenn mich nicht alle täuscht, ist es auch unter ubu.com zu finden. People Like Us, A Bridged Too Far, jetzt mit dem wunderbaren Song Ach Du. Well, well, I'll, well, well, I'll, well, I'll, well, I'll, well. No, no, no, no, no. no, no, no. Das Schiff guckt. No, no, no. We don't want her, you can have her. She's too fat for me. And she's too fat for me. But it's alarming. She's... Hey! Hey! People Like Us mit Ach Du. Ich habe aus Versehen praktisch noch eine andere Musik dazu gemixt, die wir dann aber nach dem, was jetzt kommt, dann gleich pur hören werden. People Like Us, A Bridge Too Far. Die People Like Us CD von 2004 zu finden unter übü.com. Wenn Fritz in Hellersdorf, dann 102,6.

e a voz dos garotos com certeza dá um sacode. Canta espanhol! Vai, Popan Júlia, com a mão no chão e começa a dançar. Dance shot, dance shot, faz o fã delirar. Pavarotti, meu amigo, você fez as mulheres dançar. Agora eu quero ver fazer os boladão pular. E aí, Mudim, tu não fala nada? Não, não. Com a mão na cabeça. Não, não, não, não. Desce pra cintura, deu uma rodadinha e treme a bundinha, fazendo as mulheres perder a linha. Fazendo as mulheres perder a linha. Pavarotti, Pavarotti. Pavarotti, Pavarotti. Pavarotti, Pavarotti. Pavarotti, Pavarotti. Eu tenho dois amigos, o Fanho e o Pavarotti. No baile funk e a voz dos garotos, com certeza dá um sacode. Pavarotti, Pavarotti. Pavarotti, Pavarotti. Brasilianischer, tja, wie nennt man das? Die Delbanens, Funk? Eher so Hip-Hop-Rap-Adaption mit großer Street-Credibility. Davon stehen 12 wunderbare CDs im Netz, heute gerade erst gefunden. Man müsste Funky D'Amoro, Funk vom Berg, aus der Favela, aus dem Dings da. Funky D'Amoro mit Doppel-R. Einfach bei Google eingeben, dann ist das erste, was erscheint, ist dann genau die Seite. Wie gesagt, 12 quasi CDs stehen da. Die Adresse lautet irgendwie evilwire.org und dann aber mit so Tilde Dings dabei. Also Google Funky D'Amoro einnehmen, dann findet man den Kram. Werden wir heute noch ein bisschen von hören. Das war von einer CD, die heißt, nee, ist nicht Funk Neurotica, sondern das war Funk Cruel. Wir haben keine Angaben dazu, wer da eigentlich was macht, aber auf jeden Fall sind irgendwie billig, schnell, garagenmäßig produziert und jetzt nicht unbedingt so vom Sony-Promoter in die Heavy Rotation gedrückt, sondern eben etwas hört man ja auch andere Musik. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Funk Cruel, Funk Neurotico. Werden wir noch ein bisschen was vom hören. Jetzt telefonieren wir hier erstmal so rum. Ihr wisst ja, also hier, halbautomatischer Anrufbeantworter ist geschaltet. Ist das, was man sonst im Anruf als Anrufbeantworter kennt, kann man anrufen. Messages hinterlassen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39, 32. Und wenn man da eine Message hinterlassen hat, dann hat man mit ein bisschen Glück, kann man sich dann in der nächsten Woche die von einem selbst hinterlassene Message selber nochmal anhören, weil es wird dann so durch David zusammengeschnitten und ergibt dann so ein Bändchen, wie wir es gleich hören werden. Schön, was kann man da eigentlich machen beim halbautomatischen Anrufbeantworter? Man könnte sich zum Beispiel hinsetzen mit seiner Maultrommel-Mundharmonika-Gitarre und mal so quasi probemäßig so ein Liedchen ansingen, von dem man denkt, dass es möglicherweise andere Menschen auch interessieren könnte. Zum Beispiel, um sich quasi mal künstlerisch zu erproben. Man kann selbst die Dichte, Gedichte vortragen. Man könnte, wenn man einen Abreißkalender hat, sagen, ach Mensch, da lese ich dir heute mal vom 21.09. vor, was hinten auf dem Abreißkalender steht. Man kann sich an die Öffentlichkeit wenden und aufrufen. Man kann sich an die Öffentlichkeit wenden und geißeln. All das kann man machen. Guten Morgen, lieber Ofen. Guten Morgen, lieber Ofen. Das ist jetzt gewissermaßen im Grunde praktisch auch jemand, der sich eigentlich hätte an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden sollen, müssen. Ist doch... Guten Morgen, lieber Ofen. Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Hi Kuttner, ich bin's vorne nochmal. Ich wollte sagen, am 16. August, da war die erste Montagsdemo in Berlin gegen Hartz IV. Aber ich habe jetzt gerade festgestellt, Hartz IV ist ja nicht so schlecht. Und zwar geht es darum, zum Beispiel die Leute, die früher nie arbeiten gehen wollten, zum Beispiel die Deutschen, die das nicht fertig gekriegt haben, den Spargel aus der Erde zu kriegen, beziehungsweise die Erdbeeren aus der Erde zu kriegen. Die Erdbeeren, die wurden früher von Portugiesen werden immer noch von den Portugiesen aus der Erde gezogen und der Spargel wird immer von den Polen aus der Erde gezogen. Ich finde dufte Hartz IV, damit die Deutschen auch mal wirklich mal auch den Spargel beziehungsweise die Erdbeeren aus der Erde ziehen und sich nicht beschweren gehen zum Arzt hin und sagen, ich bin krank und bin krank. Ich finde Hartz IV dufte, damit die deutsche Bevölkerung erstmal weiß, was hier Sache und wie es weitergeht. Ich lege jetzt auf, mehr wollte ich nicht sagen. Ich finde Hartz IV dufte. Tschüss. Alles Zufall. Mal so nebenbei. Eine warme Sommernacht, die Fenster offen, Klang der Grillen, der Urknall. Das Huhn oder doch ich oder das Ei? Ja, einen schönen guten Abend. Ich möchte doch noch einmal den Vorschlag wiederholen, dass man doch mal grundsätzlich daran geht, alle wesentlichen politischen, ökonomischen, historischen Begriffe zu klären. Fangen wir doch mal beim Allereinfachsten an. Wenn da gesagt wird, zum Beispiel jetzt sind wir rund 14 Jahre seit der Wiedervereinigung. Es war keine Vereinigung. Die alte Bundesrepublik hat die DDR erobert und annektiert. Es war ein Anschluss, keine Vereinigung. Wenn es eine Vereinigung gewesen wäre, dann hätten die beiden deutschen Staaten, als es noch zwei gab, eine gemeinsame Verfassung ausarbeiten müssen und so weiter. Das ist jetzt nur einer von vielen Beispielen, wo alles nicht stimmt. Auch die Begriffe der Linken, die sind auch nicht einwandfrei. Zum Beispiel das Wort Revolution. Das heißt ja eigentlich Zurückdrehung. Dabei ist eigentlich das Gegenteil gemeint. Also man kann nehmen, was man will. Es gibt so gut wie keinen Begriff oder nur äußerst wenige Begriffe, die einwandfrei sind. Vielleicht kann man sich da endlich mal ranmachen. Das ist doch eigentlich eine Sache der Journalisten, dass die von sich selbst darum sich bemühen müssen, dass diese Begriffe einwandfrei sind. Jeder Klempner braucht anständiges Werkzeug und die Journalisten, deren Werkzeug ist die Sprache. Und die müssen sich doch endlich mal darum bemühen, dass ihr Werkzeug, die Sprache, einwandfrei ist. Na, das war's denn. Auf Wiederhören. Du, der Köhler hat gesagt, wir sollen uns alle dran gewöhnen. Also wirst du bloß Besoffene und alte Männer demnächst hören, denn die Frauen sind alle weg. Das wollte ich bloß kurz sagen. Tschüss. Papalapap! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Genossen, was lernt uns das? Immer zuhören, was Genossen, falsch geschrieben. Wer lernt uns das? Na, das ist richtig. Immer zuhören, so richtig geschrieben, was dann fehlt, groß geschrieben. Unsere entwickelten Menschen sagen, Ausrufungszeichen. Naja, also viele Fehler drin, aber jetzt habe ich es ja richtig rübergekriegt. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Genau, dann landet man beim halbautomatischen Anrufbeantworter, die anderen rufen hier Warte, an. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau. Guten Morgen, lieber Ofen. Wir frieren so sehr. Stimmt, wird nämlich kälter. Darum brenne, lieber Ofen, dann frieren wir nicht mehr. Genau, hallo, wer bist denn du da? Hallo? Hallo? Naja, dann nicht. Hallo? Hallo? Ja. Sag mal, nur Kerle. Tja. Da wird man doch verrückt. Man kommt sich echt vor wie in einer verrauchten, Urinduft geschwängerten Männerkneipe. Wo trauen sie nicht, Frauen sie nicht rintrauen? Na komm, gut, da steht sie. Trauen sich nicht Rindfrauen. Was? Nichts. Ja, du habt ja nicht mit Neigung zu. Ich stehe zu meinen Neigungen. Kerle. Oh. Ja. Ich hatte eine Bitte an dich. Ja, dann werd du erst mal älter als 16. Bin ich ja. Warten für eine Bitte. Und zwar... Ich hab keine Kohle. Naja, fast. Und zwar, dass du meine Antwort... Ich bin selber ganz kalt. Was? Was denn eine Antwort? Worauf denn? Na, auf die scheiß DVU. Ich hab den Bocken nach Kohle im Tal hinterm Wald. Hab vorhin schon alle gespielt. Na, was sollt ihr jetzt hier noch spielen? Such doch mal ein paar schöne alte Stücke von zum Beispiel Slime oder so. Ach, Slime oder so, das hilft doch auch nicht weiter. Ja, das wäre aber lustig. Oder vorhin, du gibst mir die Kohlen. Vorhin war schon schön Hitler Lives gespielt, das reicht jetzt hier auch. Ja, nächste Woche wollen, aber. Wir nicht mal hochreden. Warte, nächste Woche. Ja, mal was von Slime spielen. Slime. Beispiel, von mir ist doch Fahnenflucht oder kennst wie? Kennst du Zappa? I'm the Slime from the Video. Ja. Kennst du? Na, der ist doch super, oder? Geht schon. Ach, vielleicht sollte ich lieber Fanny van Dannen spielen. Oder sowas. Du weißt doch, ignoriert die Faschisten, wo ihr sie trefft. Das ist bei uns ist alles voll von denen. Ja, aber ignorieren ist das ja nicht mal ignorieren, das ist das Beste. Na, wir haben Widerstandsorganisation gegründet. Echt? Und ja. Was macht ihr da? Steht da und widersteht. Nö. Sondern? Im Augenblick sind wir noch im Aufbau und bauen uns Mollys. Und denn? Werden wir mal ein paar Jugendclubs stürmen, ne? Ach, das ist aber auch nicht. Was heißt denn die? Naja, und denn? Rumprügeln. Klar, das würde ich gleich wie die RAF anfangen können. Rumprügeln bringt's ja auch nicht. Wir müssen ihnen in ihrer Sprache antworten. Nee. Diskutieren ist bei denen nicht. Nee, aber wenn man, so doof ist wie die Doofen, dann ist man auch so doof wie die Doofen. Will man doch nicht sein, oder? Nö, aber. Naja, siehst du, aber in der Sprache antworten ist ja Blödsinn. Warum, wenn sie keine andere Sprache verstehen? Ja, die verstehen sie auch nicht. Oder sie fühlen sich verstanden. Willst du denn jetzt Verständnis dafür entwickeln? Willst du denn Verständnis dafür entwickeln? Für ihr Handeln? Na, machst du doch, wenn du sagst, du willst dieselbe Sprache sprechen. Wo ist denn dann der Unterschied? Ach, damit sie sehen, wie es ist. Da sehen sie nicht, wie es ist. Da werden sie sehen, wie es ist. Nee, da fühlen sie sich besser. Fühlen sich besser als vorher, jede Wette. Wenn sie richtig... Nein, das ist doch das Schreckliche, dass man die immer so... und dann fühlen sie sich richtig gut. Ja. Aber sicher. Naja, natürlich fühlt sich da gut. Das glaubst du nur du. Natürlich ist das Problem. Wenn du die irgendwie wie dicke Luft behandelst, dann sind sie irritiert. Toll. Ja, genau so ist es. Dicke Luft schlägt dich mit Baseballschlägern, dicke Luft hat keine Waffen. Naja, das stimmt auch wieder. Weil bei uns ist das schon ziemlich organisiert, was die abziehen. Von wo kommst du? Ich, so Südbrandenburg. Also da ist schon eine derbe rechten Szene. Und wenn die da mit Knarren rumrennen, da habe ich keinen Bock, irgendwie die zu ignorieren und dann von aber denen... Aber dann selber mit Knarre rumrennen bringt's ja auch nicht, oder? Was ist denn dann der Unterschied? Nee, Knarre nicht. Naja, siehste. Aber dass man mal ein paar Leute zur Verteidigung hat, weil das ist echt so, du gehst auf, weiß nicht, gehst auf irgendein Fest und siehst nur Glatzen. Und das kann ja wohl irgendwo nicht mehr angehen. Vielleicht sollte man hier hingehen. Dann werden die Feste ein bisschen uncooler. Wenn die unter sich sind, dann können sie sich ja ohne komplett langweilen. Von den Typen würde ich mich ja nicht unterdrücken lassen. Man muss ja nicht zu deren Feste gehen. Muss selber Feste machen. Machen wir schon, glaub mal. Ja? Und da kommen die dann? Na, zum Beispiel haben wir halt so ein Gebäude gehabt und da kamen auch einfach welche. Ich meine, wir haben sie toleriert, weil wir erstens zu besoffen waren, um irgendwas zu machen. Und zweitens. Die waren zu besoffen, um irgendwas zu machen. Was? Die waren zu besoffen, um irgendwas zu machen? Wir. Ihr? Ja, und die waren außerdem friedlich. Ja, und was ist jetzt das Problem? Ihr wart besoffen und die wart friedlich. Mann, da funktioniert der ganze Faschismus nicht mehr, oder? Ja. So scheiße. Das war's Lustige. Und? Ach, ja. Besoffene Antifaschisten und friedliche Faschisten. Ja. Und Sie haben... Naja, das ist eine Welt, in der man leben möchte. Ja, pass auf, das Beste kommt noch. Sie haben zu Punkmusik gepokt. Naja, siehste. Das ist musikalische Umerziehung, muss man machen. Das ist das Problem. Dann nicht auf die Fresse hauen. Einfach die coolere Musik haben. Ja, klasse. Hier, die zum Beispiel. Frag den Backer nach Kohle im Tal hinterm Wald. Genau. Und okay. Ansonsten, nee, scheiße, halt nie bei. Lonely Skinhead Song. Das muss man immer singen. Ja. Den kennst du hoffentlich noch. Nee, kennst du wieder nicht. Hast du jetzt das mal anspielen? Habe ich den jetzt hier? Weiß ich ohne. Ja, jetzt zeigt den bestimmt wieder nicht hier dabei. Ah, ist das eine Scheiße. Ja, das ist halt, was ich auch scheiße finde, dass die ganzen Nazi-Glatzen den Skinheads ihren Ruf geklaut haben. Ja, das ist aber ein Problem der Skinheads. Ja. Deswegen, da halte ich mich als Denker raus. Kannst du dich raushalten, oder? Ja. Müssen die selber klären. Ja. Genau so ist es, so sieht es aus. So, jetzt muss ich hier mal kicken. Ach, nee. Ach Mensch, Lonely Skinhead Song. Das wär's jetzt, das hätt's jetzt gebracht. Scheiße! Mann, musst du nächste Woche mal anspielen. Naja, habe ich ja letzte Woche, was ja letztes Jahr bis zum Abwinken gespielt. Okay, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Immer gern. Gut, tschüss. Auch rein. Südbrandenburg, hallo? Hallo. Ich wär verrückt. Sag mal. Marianne, was ist mit dir los? Sag mal. Hattest du Urlaub? Ja, ich hatte Urlaub. Oder bist du vom Affen gebissen? Was ist denn los heute? Wieso denn? Was ist denn heute? Was ist denn mit heute? Du kannst ja Kinder verrückt machen. Jugendliche, meine ich. Wieso denn? Stimmt da ja nicht. Die müssen aufgeklärt werden. Die müssen aufgeklärt werden, was du nicht machst, weil du da immer, weil du immer nur mit Buddelform mit denen in feuchten Sandkasten gehst. Und dann holen die sich echt total, Hämorrhoiden und findet uncool, da immer mit ihrem Schüppchen und der Buddelform rumzusitzen. Die müssen aufgeklärt werden. Vom Sandkasten? Ja. Vom kalten, nassen Sandkasten kriegt, wenn man da mit dem Hintern im Sand sitzt, da kriegt man volle Pulle Hämorrhoiden. Da packt du musst ja mal, kick dir mal echt deine Kinder von hinten an. Da wirst du sehen, dass sie alle Hämorrhoiden haben. Und sag mal, was da achtest du überhaupt ja nicht drauf, weil du weißt es nicht und achtest nicht drauf. Jetzt weißt du, ich hoffe, du achtest in Zukunft drauf. Marianne, du wolltest doch immer mal keine Macht für niemand covern für mich. Tonsteine schlagen. Genau, wolltest doch immer mal, was denn kannst vergessen? Das kann ich keine nicht. Macht für niemand. Wieso kannst du doch? Nee. Meine, es wird in Südbrandenburg gebraucht. Ein bisschen coole Musik, habe ich dir noch gesagt. Ja, siehst du, die fangen dann an, Molotow-Cocktails zu basteln. Willst du das? Ich hab dir siehst du, Marianne, das ist deine Schuld. Das ist deine Schuld. Die bauen Molotow-Cocktails. Jetzt, weil du nicht keine Macht für niemand coverst. Du musst mal die größeren Zusammenhänge sehen. Ja, das sind Interdependenzen, von denen kann man nur träumen. Ja. Ich habe ja gedacht, ich treffe dich mal auf eine Demo. Marianne, du musst mal ein bisschen mehr... Stopp die Bierversuche. Hast du verstanden? Du musst mal, ja, ich habe ja eben meine Losung, meine Demo, quasi, wo ich immer rumstehe. Wo stehst denn du rum? Naja, bei einer Seite, ja. Bist du. Der schönste Platz ist immer hinter einer Theke. Du, so, ich gebe dir nur Rat. Nee, Marianne, ich gebe dir den Rat. Du musst mal. Ja, ich weiß. Ah, guten Morgen. Du, sag mal, Marianne, du hast doch aber... Das war klasse. Das war klasse. Nee, echt jetzt? Ja, ich weiß. Ich bin noch im Grunde, nachdem Roy Black jetzt tot ist. Nee, Guten Morgen, lieber Ofen. Wir frieren so sehr. Ja, ich könnte bei dir dann in eine Kindergarten-Singegruppe eintreten, nee, das oder? Das andere, was du angesungen hast. Durchs Gebirge, durch die Steppe zogen. Oder? Da läuft's doch einer Frau eiskalt über den Rücken, okay, oder? Lasse, da stehen dir doch, oder? Da stehen doch die Nackenhaare zu Berge. Durch die Steppe zog unsere kühne Liebe. Super, oder? Das ist ein klasse Lied. Marianne, kannst du das eigentlich mal singen? Icke? Ja. Na, wer ist denn hier die Gitarrenmaus von uns? Icke? Nee, du. Durch die Steppe zog unsere kühne Division hin zur Küste dieser weißen, heiß umstrittenen Bastion. Hin zur Küste dieser... Ja, ja, Kutti. Ja, ich hab schon einen Schlag bei den musikalischen Frauen, oder? Ja. Alles, was so schwindsüchtige Pianistinnen sind, die sind wirklich total angetan von mir. Ja, ja. Ich sag ja, du kommst schon. Kannst du das nicht mal, Marianne, kannst du nicht mal, keine Macht für niemand, kannst du das nicht mal singen für mich? Was soll ich singen? Was soll ich den Tonstein haben? Das kann ich nicht. Ja, wieso denn? Ich singe für dich dann die Partisanen vom Amour und du singst für mich Tonsteine Scherben. Nee. Wieso denn? Nee. Ja klar, kannst du nicht, dann nimmst du deine Gitarre, das sind Obelus-Dreingriffe. Ja, das ist Westberliner LKW-Punk, ganz frühe 70er. Spielst du Gitarre auch? Nee. Na, weil du sagst, es sind drei Griffe. Naja, es sind drei Griffe. Ich weiß mal. Ja, woher weißt du? Na, aber ich das weiß. Ich weiß so viele Sachen, da hast du dir überhaupt keinen Begriff davon. Na, hör mal, weißt du überhaupt... Frag mich mal, wie man Gnocchi macht. Wie man Gnocchi überhaupt nur ausspricht. Wo jeder einmal Gnocchi sagt. Wo jeder Gnocchi sagt, da sage ich Gnocchi. Sag mal. Und ich kann es nicht nur richtig aussprechen, Gnocchi, sondern ich weiß ja, wie man die macht. Bist du krank, Gnocchi. Oder ich was? Bin überhaupt ja nicht krank, Gnocchi. Du bist krank, jetzt auf, ey. Siehst du, sofort hören alle anderen an, auf anzurufen, weil du anrufst. Du bist krank. Kutti, du bist krank. Wieso denn? Mann, du kannst quatschen wie so ein Entenarsch. Entenarsch, jedenfalls. Ja, das war aber ein komplett idiotischer Vergleich. Naja, ist doch wahr. Naja, aber mit deinem perlenden Lachen kriegst du mich ja immer wieder rum, Marianne. Marianne, kannst du nicht nächste Mal keine Macht für niemanden. Naja, erst wenn da richtig, wenn du schön auf der Bühne stehst und keine Macht für niemanden singst. Oh, verrückt, Johann. Nee, doch, doch. Jetzt, seitdem ich zum Gitarrenunterricht gehe, traut mir ja nicht mehr. Ja, das glaube ich. Darum brenne, liebe Ofen, dann frieren wir nicht mehr. Ich hab... Ja. Ja. Yes, that is the sound created by... So, nur, dass sie mal wissen, welche Sendung die hier sind. So, Marianne, kannst du jetzt nicht mal bitte zur nächsten Woche mal anrufen und dann keine Macht für niemand singen? Nee. Oder allein, machen Sie dich ein. So Sachen, das ist doch toll. Nee. Mensch, Meier kam sich vor wie eine Ölsardine. Kurz vor Hallensee. Das ist ein Spitzenlied. Da war es ja echt, vielleicht sogar nur zwei Griffe. Ja, ja. Hör auf mit deinem Gitarrenunterricht, die versauen dich da. Jetzt sind das bloß noch zwei Griffe. Ja, die versauen dich da. Marianne. Aber was denn? Siehst du was? Und du warst jetzt immer Demo? Was hast denn du vorhin für ein Lied gespielt? Das war so eine Kratze. Titte, ja. Hab keine Kohle, bin selber so ganz kalt. Ja. Das nicht, das ist die Kratze. Wie sie gehen? Schabe. So die Schabe und die Kratze. Das hat sich angehört. Komm, Marianne, du fliegst gleich raus. Du hast echt, Marianne, muss man jetzt ganz ehrlich mal sagen, du hast echt keine Ahnung von Musik. Was ist denn das für eine Musik? Du hast echt keine Ahnung von Musik. So, Marianne, du machst jetzt mal, du übst jetzt mal schön keine Macht für niemanden von Tonsteine Scherben und rufst nächste Woche dann bitte hier unter der Telefonnummer an und trägst es dann vor. Oh, war ja. Telefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt dein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, Marianne, jetzt danke ich dir sehr für deinen Anruf. Ach, du liebste Kinderlieder, wa? Tschüss. Tschüss. Frag den Backen nach Kohle im Tal hinterm Wald. Frag den Backen nach Kohle im Tal hinterm Wald. Yup, Track 14 von Funk Neurotico. Nicht musikkonzerniell vergifteter brasilianisch-proletarischer Straßen-Rap, Hip-Hop, Funk. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Guten Morgen, lieber Bagger, im Tal hinterm Wald. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Gib uns Kohle, denn wir frieren und der Ofen ist kalt. So, Kinder. Tag. Hallo. Da hat aber jener schnell zum Hörer gegriffen, jetzt weiß er überhaupt nicht, was er da sagen soll. Hallo? Ja, hallo. Was? Du bist doch 16! Sag mal, das ging ja hier aber ganz schön schnell. Ich dachte, da naja, logisch, hinten dran, schnell. Nee, da ist nicht erstmal jemand dran. Sag mal, das ist hier keine Oma-Sendung. Na, was bist okay, du denn? Klar. Du bist ja auch schon total auf Rente, oder? Na, aber, willst du dich doch lieber in den anderen Sendern hören? RS2? Oder irgendwas für ältere Menschen? Du geht hier irgendwie, ne, das ist hier flott, flott, flott, flott, das geht hier zur Sache, verstehst du? Ja. Bam, zack, tap, wuff, der Nächste und so. Ach so. Ja, so musst du dir das vorstellen. Klar, weil wir nicht so etepetete, ach, wo rufen wir denn aus von an, wer bist du denn, wie heißt du denn, möchtest du noch deine Dings da grüßen? Nee, hier nicht. Okay, pass auf. So, genau, ran. Ich bin der Egon und hier... Nein. Geht, warte. Was ist was, wo? Wo ist der Mann? Manfred aus Berlin, Mann. Wer ist Manfred? Ich denke Egon. Nein, ich bin Egon. Und der hier neben mir ist Manfred. Na, Spitze, genau. Seid ihr doch zu zweit. Warum unterhaltet ihr euch nicht miteinander? Dir, warum müsst ihr jetzt kann man doch bei dir nicht anrufen. Legit stimmt, aber warum unterhaltet ihr euch nicht miteinander? Ihr, da könnt ihr euch doch in die Augen sehen. Da seht ihr doch die Angstschweißperlen des anderen auf der jeweiligen Stirn glänzen. Ah, und dann ruft ihr hier im Radio an, weil ich der Onkel euch wieder unterhalten soll oder was? Richtig. Ja, richtig. Ist aber nicht schön. Wir heben unser Telefon jetzt aus, um unterhalten zu werden. Ja, ich unterhalte dich aber nicht. Ach so? Sondern ich bin verbiestert und verbissen. Und bin ein alter Anrufer, nicht Leidenkönner. Darum versuche ich die hier auch alle auf den halbautomatischen Anrufbeantworter umzutrimmen. Die sollen da anrufen. Dann 0331 genau. Für Potsdam. 731 39 32. So. Egon und Paule. Manfred. Egon und Manfred. Das sag mal, ihr müsst aber schon schwer in den Enddreißern sein, oder? Mit den Vornamen? Ja. Was schätzt du denn ungefähr von der Stimme her? Ne, weiß ich nicht von der Stimme. Jetzt ist Vornamenschätzung. Und Egon, der letzte Egon, den ich kannte, jetzt kenne ich nur zwei, Egon Krenz, Egon Olsen. Einer ist schon tot und der andere ist, weg vom Fenster. Alles klar. Und du bist jetzt der dritte Egon. Ach so, ja, klar. Mein lieber Scholli, wer hat dich denn Egon genannt? Heißt du wirklich mit bürgerlichem Vornamen im Personalausweis Egon? Jo, ich kann nicht dafür, meine Eltern fanden ja, ist cool, klar, finde ich ja auch. Ach so, dann sind die so bekloppt, dann bist du wahrscheinlich erst Anfang 20. Wie alt bist du denn, Egon? Ja, nicht schlecht. Naja, sag doch, wie alt bist 20. du denn? 20? 21. Na, dann bist du aber voll Anfang 20. Anfängerischer geht überhaupt ja nicht. Und Manfred, wie kann man denn Manfred heißen? Das muss man meine Eltern fragen. Ach so, wie alt bist denn du, Manfred? Ich bin 22. Um Gottes Willen. Und unsere Eltern sind natürlich Freunde und wahrscheinlich haben die so einen ausgefallenen Geschmack damals. Haben die irgendwie alle denselben Schuss, oder? Ja. Mein lieber Manfred. Von eins zum anderen, nicht wahr? Ja, ich meine, ich finde ja nur jetzt, Jürgen ist ja jetzt ohne Spur, womit man sich total putzen könnte. Nö, aber absolut. Aber wobei nicht. Man irgendwie so direkt oder die extrem coolen Vornamen fallen, weder Manfred, Egon noch Jürgen, wa, oder? Na ja. Komisch. Noch Roland zum Beispiel ist auch so ein Name, oder? Roland ist auch so ein Name. Jürgen, können wir mal bitte ganz, ganz kurz, Jürgen oder Kuttner? Naja, sag lieber Kuttner. Gut, Kuttner. Ich möchte jetzt mal bitte einen Freund grüßen und zwar den Roland. Ach, der Rolande dürfen gegrüßt werden. Ansonsten darf er in der Sendung hier eher nicht gegrüßt werden, aber Rolande schon. Ja, Rang bei dem Vornamen, wa? Ja, was macht der denn da in Rangsdorf? Ist da, heißt Roland und ist unglücklich, oder? Ja, ein bisschen. Ja, das ist, glaube ich, schon richtig. Das ist schon fast eine Steckbriefbeschreibung, oder? Ja. Wenn man nur sagt, Roland unglücklich, Rangsdorf, zack, sofort sind die bei der Polizei und versuchen irgendwie die Prämie zu kassieren. Richtig, richtig. Die mit Rangsdorfer, ach, ist das schrecklich. Ich hab keine Kohle. Genau. Oder ist das unser Lied? Ja, ich hab keine Kohle. Wie? Ich will, dass du jetzt einen Song für mich spielst. Was denn? Nee, ich spiele nicht. Wenn Mutti früh zur Arbeit geht. Hab ich nicht hier. Warum nee? Ja, weiß ich nicht. Muss er haben. Ja, hab ich, aber ich weiß jetzt nicht genau, wo er, aber ich hab die CD zwar bei, aber nicht die Tracklist. Ach so. Das ist natürlich bitter. Ja, dann bin ich jetzt ein bisschen traurig. Na, hast du denn vielleicht Brüder zur Sonne zur Freiheit? Ach, jetzt hört auf mit so einem Scheiß hier. Ist doch lustig, Mensch. Kinder, jetzt macht hier nicht eure alte Zonennummer immer. Der Ofensong. Der ist der Spitze. Meine Eimer sind leer. Genau. Okay, hab keine Kohle, meine Eimer sind leer. Ja. Genau, das ist das Problem. Oder? Damit haben wir alle zu tun. Ja, ist ein gesellschaftliches Problem, würde ich sagen. Ja, sag ich doch. Ja. Wiss ich doch auch. Ja, ja. Mensch, was? Okay. Vielleicht finden wir Mutti hier. Na. Nee. Was denn nun? Na, ich suche gerade Mutti. Sag mir, ja, nee, das ist scheiße. Ja. Was heißt das? Na, wiss ich auch nicht. Ja, wir auch. Gehe ich zur Volksarmee? Nee, das tun wir uns jetzt ohne an. Ein Verbesserungsvorschlag. Halt! Genau. Wo hast du denn diese ganzen Songs her, sag mal? Hast du zu Hause eine riesige DDR-Nostalgie-CD-Sammlung oder was? Nee, die waren ja. Als Westmann waren die ja total billig überall. Da dachte ich, wenn es was billig ist, kaufe ich. Also praktisch so, wie wenn man heute schön bei Plus immer die Sonderangebote checkt. Na? Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugland daher. Und sein Fell war muschelweich. Alle Kinder rufen gleich. Bummi, Bummi. Aber das haben wir jetzt nicht gesucht. Sehr geil. Wenn Mutti früh zur Arbeit geht, dann bleibe ich im Hort. Wie Mutti sorgt die Hornerin für alle Kinder dort. Sie hilft uns bei der Schularbeit, wir lernen viel dabei. Dann spielen wir und singen auch und basteln. Die Erde nach Kohle im Schacht, schwarz und schwer. Naja, Kinder, habt ihr euren Wunsch gehabt, oder? Ah, bestens, danke. War sehr geil. So, dann geht's euch jetzt besser. Eine Ode an die Muttis. Sag mal, aber echt, irgendwie da sitzen 20-Jährige im Plattenbau, oder von Voice ruft die an? Ja, klar, aus dem Block. Genau, im Plattenbau und wollen, wenn Mutti früh zur Arbeit geht, hören. Ja, na, da fragt sich der Westler doch natürlich, warum er da 1500 Milliarden Euro hingepumpt hat in euren Plattenbau. Ja, du, ja. Ein alter grauer Plattenbau, da ging es nicht zu sagen. Weißt du, hast du schöne viele Nachbarn, lernst immer geile Leute kennen. Stimmt, hast jede Menge Nachbarn, oder? Immer interessante Graffitis im Fahrstuhl. Ja, super. Gibt aber Leute, das ist wie Zeitung lesen. Klar, genau. Das ist ein Traum. Ja, genau, ja. Jungs, dann danke ich euch mal für euren Anruf. Warte mal. Ja. Nochmal was hier zu dem Anrufer davor hier mit seiner scheiß Aggro gegen irgendwelche Nazi-Jungs da irgendwie. Ja. Also wenn er sich kloppen will, dann soll er in den Kampfsportverein gehen und nicht irgendwie so einen Müll da machen. Das ist echt, sorry, oder, ist doch Assi. Ist doch komplett Blödsinn, oder? Ja, ist voll Kanne. Also wieso nicht. Genau. Ja. So klare Ansage von euch. Vielen Dank für den Anruf, ja? Jo, gern geschehen. Tschüss. Hallo, gut, ciao. So, hallo, wer bist du da? Hallo, gut, ne? Frag die Erde nach Kohle im Schacht, schwarz und schwer. So, wer bist du denn? Mandy. Mandy! Mhm. Mensch, Mandy! Na, das ist doch mal ein Anruf. Ja, ne? Ja, oder? Ja. Waren ja bisher nur Kerle, wenn wir Marianne jetzt mal zu den Kerlen rechnen. Was die sicher nicht so gern hört. Mandy, du bist so 16, oder? Um Gottes Willen. Was heißt um Gottes Willen? Ich bin 27. Echt? Ja, ja. Na, das hört man aber überhaupt nicht, Mandy. Na, wie schaffst du das denn stimmenmäßig so jung zu bleiben? Ja. Ich versuche mich hier mal runter zu tun, um gewissermaßen meine Existenzberechtigung hier auf dem Sender irgendwie noch zu rechtfertigen. Aber ihr linkt mir nicht, man hört schon, dass ich 32 bin. Ja, ja. Ja, ja. So, Mandy. Mensch, wo sind die ganzen alten Hörer? Götz Butze, Tillmann, Rotmann auf der Scholle. Frag mich, die sind älter geworden wahrscheinlich. Ja, trotzdem. Die sitzen trotzdem jetzt da und kochen Baumwollwindeln, verschissene. Ja, gehört aber trotzdem zu der sozialistischen Pflicht zuzuhören und anzurufen. Meinst du? Ja. Na, Götz Butze, der studiert an der FHTW. So. Also, aber inzwischen müsste Louis bald fertig sein. Hat er doch abends aber bestimmt mal Zeit. Nee, da musst du doch jetzt immer Hausarbeiten schreiben wahrscheinlich oder irgendwie sowas. Oh, Mensch, Mandy, du bist ja aber eine Uralthörerin, bin oder? Ja, klar. Na, da warst du aber 15. In etwa, ja. Und jetzt bist du 27. Mhm. Und was ist aus dir geworden? Oh. Hat dir denn die Sendung ins Leben geholfen? Ja. Ja? Ja, weil eben eine Sendung ist, in der ihm der Wind von vorne ins Gesicht bläst, wie dem richtigen Leben auch so ist. So ist es. Was machst du denn jetzt, Mandy? Bitte? Arbeitest du? Hast du schön studiert und jetzt vielleicht so eine psychotherapeutische Praxis? Um Gottes Willen. Oder alternativ Naturheilkunde? Um Gottes Willen. Ohne ich? Nee, studiert gar nicht. Ganz normal Lehre, also Abitur, Lehre und jetzt Job. Und jetzt? Was denn für ein Job? Im Hotel. Hotel? Mhm. Ach, Hotel ist ja auch nicht schlecht, oder? Mhm. Und was machst du da im Hotel? Ich bin dafür zuständig, dass das Haus voller Gäste ist, also im Verkauf. Wie? Wo ist denn das Hotel? Bitte? Wo ist denn das Hotel? Na, in Berlin. Ach so. Na klar. Ach so, das ist ja für Berliner nicht so attraktiv, oder? Nicht wirklich. Hast du schon mal, also jetzt außer in dem Hotel in Berlin, im Hotel gewohnt? Ja. Echt? Warum denn bitte? Na, warum nicht? Um mal zu anderen Hotels zu checken? Naja. Nicht blöde. Und, wie war das andere Hotel? War das gut? War das besser als das eigene? Oh, kann man so sagen. Ach, das ist ja scheiße. Darf man aber eigentlich nicht sagen, oder? Eigentlich nicht, ne? Ja, ja. Und wohin verkaufst du denn das Hotel immer? Na, also generell, also ganze Werbung, Marketing, alles. Ah, macht das Spaß? Ja. Hotelverkaufen macht Spaß? Ja. Naja, ist wahrscheinlich besser als Fleischfachverkäuferin, ne? Eben. Genau. Mensch, Mandy. Ja. Naja, das Problem ist, dass ich jetzt gerade so total im Zuge von Hörerbeschimpfung war. So. Ja. Ich hab's gehört. Aber ja, na, jetzt hast du mich aber entwaffnet und jetzt sieht mir natürlich gleich der Gesprächsstoff aus. weil ich dich jetzt nicht, weil ich alles andere jetzt, also ich will eben dich eben nicht beschimpfen möchte. Du hast jetzt wieder einen 16-Jährigen erwartet, den du... Ja, einen 16-Jährigen. Zack. Grundlos in Grund und Boden stampfen kannst. Genau. Pech gehabt. Richtig die Ohren vom Stamm abhauen, dass er aussieht wie eine Rolle Drops. Das kann man schön mit 16-Jährigen machen. Ja. Ah, ja, da sind die Ohren doch halt noch nicht so hart angewachsen, da fallen die noch leicht ab. Und dann sehen die im Mute aus, besser als vorher. Du, aber ich weiß, wo deine ganzen Milliarden Euros hin sind. Wo sind die hin? In dein Hotel? Ich habe ein Geografiebuch von der 6. Klasse gefunden. Ja. Das steht natürlich auf Seite 9 gleich, die BRD, ein kapitalistisches Land. Dann folgt ein endlos merkwürdiger, voller Lügen behafteter Text und dann steht hier, die Macht in der BRD ist in der Hand einer ganz kleinen Gruppe, der reichsten Familie vereinigt. Welche Familie bitte? Na Krupp? Flick? Flick? Flick, ich bin heute vorbeigefahren. An der Eröffnung der Flick-Ausstellung standen lauter junge Nazis rum, glaube ich. Nee, ich glaube, das waren Kunstinteressierte. Kann man ja oft nicht so unterscheiden. Kurze, schnittene Haare auf jeden Fall. Ja? Der hat sich doch aber abgesetzt vorher, oder? Der Flick. Ja. Wie? Der Sohn? Der Enkel? Nee, welcher Flick? Der Vater. Also der Großvater. Nee, der ist noch in Nürnberg verurteilt worden. Aber dann relativ schnell wieder raus. Und schwupp, wieder Kohle gemacht. Und jetzt immer noch. Na, jetzt ist er tot. Naja, macht er ja, aber der Sohn, schön, Bomben, Lebemann, Mickflick, Muckflick, schön Kunst gesammelt. Und jetzt wird er lobgehudelt. Ja. Mann, scheiße, wäre man mal lieber Kriegsverbrecher geworden, oder? Man stellt sich immer blöder an, Radiomoderator. Ist ja auch doof. Na, was machst du noch sowas? Ja, Ja. Jetzt ist jetzt, naja, jetzt ist aber auch gerade kein, naja, ich meine, es gibt ja genug Krieger, aber keiner, der mir gefällt, dass man da Verbrecher sein möchte. Ah, ach, das Leben. Das ist schon nicht schön, wenn man so friedlich ist, wie ich bin. Ja. Trotzdem, oder? Da bringt man es zu nichts mit dieser scheiß verschissenen pazifistischen Friedlichkeit. Oder? Da kommt man auf keinen grünen Zweig. Nee, da bleibt man dann Radiomoderator. Ach Mensch, da bleibt man Radiomoderator. Hör zu mal, wenn man nach hinten ohne nichts ändern kann, was? Wäre natürlich leichter mit Kriegsverbrecher-Großeltern. Oder? Dann würde man, jetzt hätte man wenigstens, vielleicht wäre man jetzt vielleicht Waldbesitzer oder Schlossbesitzer. Aber so scheiße. Ja. Ah ja. Kannst du nicht mehr ändern. Kann ich nicht mehr ändern. Kannst du dir nur noch irgendeine Marktlücke suchen. Stimmt. Und ordentlich viel Geld machen. Scheiße, ja. Ach, wie gerne würde ich meine Eltern fürs Nürnberger Kriegsverbrechertribunal zerren. Oder? Dass es mir besser geht. Dass ich mir keine Sorgen um die Rente machen muss. Und so muss man ja scheiße ackern. Hast so du eine heute Kacke. Irgendwie deinen Rentenbescheid gekriegt, dass du so negativ überhaupt gar nicht. Nee, aber man schaut sich um, schaut in die Zeitung und alle reiche alte Säcke. Ach, darfst nicht in die Zeitung schauen, stehen so. Eh nur Lügen drinne. Nee, stimmt nicht. Nee. Ah ja, na doch, man muss zwischen den Zeilen lesen. Ah ja, hey, das macht ja keiner mehr so. Doch, da muss man aber machen, das ist doch super. Ja, aber die glauben ja alle den Mist, der da drin steht. Ach so, ja. Naja. Mensch, Mandy! Mhm. Ja, Mensch, mit da, aber Götz Butzel, da hast du aber auch recht. Ja. Der könnte mal wieder anrufen. Das wohl war. Ja? Ja. Oder auch Heinz. Ach, oh, der fehlt mir auch. Das war dieser Ältere, ne? ich glaube, also aus meiner Sicht sind die alle jünger. Aber kann sein. Aber Mariana hat angerufen, das ist doch wenigstens was. Mhm. Ja, Mensch, Mandy. Ja. Was denn? Na ja. Ach, du bist unzufrieden heute. Na. Nö. Doch. Nö, ach, doch. Wenn ich schlechte Laune haben kann, geht's mir eigentlich gut. Und heute hatte ich, glaube ich, schon schön gerüttelt Maß an schlechter Laune. Was will man mehr? Ach. Oder? Okay. Findest du nicht? Du klingst ja so gute Laune. Ja, aber warum denn? Ach so. Na das ja. Ist echt ein Grund, gute Laune zu kriegen. Na klar. Ah, ich rufe ja manchmal selber bei mir an. Aha. Ja, aber da ist ja nur der Anrufbeantworter dran. Das interessiert mich eigentlich ein Dreck. Wobei, apropos Anrufbeantworter. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Genau, so sieht es aus. Mhm. Schön anrufen. Mandy, mhm. Na dann danke ich dir mal für deinen Anruf. Bitte. Ja? Und wünsch dir noch eine schöne, musst du dir heute noch Gedanken machen, wie du das Hotel verkaufst? Nee. Du trollerst dich heute schön ins Kuschelbett und schläfst dann ein. Genau. Und wann musst du morgen raus? Um 8. Oh, naja. Na, ich nicht. Ich stehe später auf. Aber dann kannst du an mich denken, wenn du aufstehst. Kannst Nein. du denken, der pennt noch. Fies. Okay, tschüss Mandy. Tschüss, gute Nacht. Walzen wieder vom Funk Cruel Sampler. Brasilianischer Straßen-Rap-Hip-Hop, Favela-Hip-Hop mit Street-Credibility. Nur ist es ja unter meiner Ehre, hier mit den Nachrichten pünktlich anzufangen und unter meiner Ehre, damit früher anzufangen. Ich sag's keinem, also von daher. Nee, wir müssen jetzt, jetzt sollen wir hier noch innerhalb 2 Minuten voll machen. Vielleicht, wenn jetzt jemand zutraut, hier noch 2 Minuten Programm, intelligent Programm zu machen, dann kann er jetzt hier anrufen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Dann hat er 2 Minuten Zeit. Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So. So, lieber Freund. Hallo? Ah, Freundchen. Hallo, Freundchen. Hallo. So, du hast jetzt die nicht nur die Ehre, sondern auch die Herausforderungspflicht, jetzt 1,5 Minuten intelligentes Programm zu machen. Ich mische mich nicht ein. Ja. Ja, mach mal. Naja. Und du machst ja nicht so schlaff, die schalten alle aus, Mensch. Naja, wie... Na, du musst spritzig sein, du musst Druck in der Stimme sein. Soll ich über das Wetter reden? Du musst nach vorne... Nee, nicht über das Wetter. Wetter kommt gleich. Ja? Ja. Nachts wechselt bewölkt eine Schauer und so. Sag ich dann schon. Nun machst du mal ein intelligentes Programm. Ein intelligentes Programm? Nee, zack, raus. Weg ist er. Hallo? Oh ja. Oh, spitzenintelligentes Programm, Ralle. Was? Du sollst mal noch 1 Minute intelligentes Programm machen, ohne dass ich arbeiten muss. Aber so, dass der Hörer dranbleibt und fasziniert ist und die fesselt. Hallo? Hallo? So, mal, das ist aber spitzen. Das ist mir zu intellektuell. Das ist für Deutschlandfunk. Hallo? Ja, hallo. Sag mal, du hast jetzt den Ehrgeiz, echt hier intelligentes Programm zu machen? Ich meine, das sind nur 1/2 Minute, aber... Ja, naja, da muss ich ein bisschen erzählen über die Welt und was alles so wichtig ist. Nee, so oder nicht? Im Irak ist offenbar eine Zeit. Genau. Wir lassen das jetzt mal hier mit dem intelligenten Programm. Das wird nicht mehr... Ach, scheiße, das soll's ja auch nicht sein. Ditto Oni. Aber Ditto ja. Wenn Fritz in Eisenhüttenstadt, dann 100,1. Ah. Fritz Info. Um Punkt 0.30 Uhr ist das peinlich. Das Wetter nachts wechselnd bewölkt mit einem Schauer, Tiefstwerte 10 bis 18 Grad. Weiterhin windig mit stürmischen Böen, tagsüber wechselhaft, vor allem mittags und nachmittags wieder eine Schauer, 13 bis 15 Grad. Und jetzt die Meldung mit Grisha Sedelke. Im Irak ist offenbar eine zweite US-Geisel getötet worden. Das behauptet eine Extremistengruppe im Internet.

Dies ist ein schöner Tag nach einem langen Weg, aber wir finden uns erst an einer Zwischenstation. Genau, wir haben ja noch 23,5 Minuten Programm. Da kann man hier anrufen. Ein halbautomatischer Anrufbeantworter. Ruft man an. 0331 für Potsdam. Spitze. 731 39 32. Oder man kann hier anrufen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und könnt ihr dem Programm dieser Sendung zu einem wunderbaren Ende verhelfen? Frag den Bocken nach Kohle im Tal hinterm Wald. Frag den Bocken nach Kohle im Tal hinterm Wald. Wald, war jetzt zu früh runter. Hallo, hallo. Hi. Hi. Ich glaub's ja nicht, dass ich hier nochmal durchkomme. Naja, bist du aber. Super. Ja, die ganzen 16-Jährigen, die haben immer ein Glück. Ja, ich, ja, weißt du, ich ruf schon seit dem ersten 16-Jährigen hier an. Und? Wie alt bist du denn? 23. Ach, tu doch nicht so. Nee. Du wirst so. 23. Ich bin was? Du wirst 23. Nee, ich werde 24. In 7 Jahren. So, mein Lieber. Und jetzt, was machen wir denn jetzt hier? Ja, jetzt also, mich hat ja jetzt alle Inspiration verlassen. Ich sitze ja jetzt hier, total alter sackmäßig, schlag mich hier mit meinem Hartz-IV-Fragebogen 16 Seiten rum und komme irgendwie nie weiter. Also ich hätte ja fast so ja ein Thema, so was mich die Woche so bewegt hat, aber... Das muss nicht unbedingt sein, ich kann dir auch ein bisschen Oktoberclub vorsingen. Also. Meinst du so in der Art? Das klingt aber nicht nach Oktoberclub. Na, hör mal auf den Dialekt. Ja, das habe ich schon die ganze Zeit gehört. Genau. Und das haben wir auch schon erklärt, dass es sexy ist. So, kennst du eigentlich Kapielski? Hm? Kennst du Kapielski? Nein. Du kennst Kapielski nicht? Sag mal, ich bin hier wie ein Düngemittelflugzeug über die Radiolandschaft hier gedüst und hab allen Leuten versucht beizubringen, wer das ist. Und keiner weiß es. Ich weiß es nicht, Zeug. Tja, also der Kapielski, ja, der Kapielski. Dann hör mal schön hin. Der Kapielski, ja, mach mal lauter. Ja. Der Kapielski, das, der Kapielski, ja. Das ist also der Kapielski, ja? Das ist so ein feiner Mensch, ist das, ja? Das ist so ein feiner Mensch, der Kapielski, ja? Also der Kapielski, das ist so ein feiner Mensch, ist das. Das gibt's überhaupt gar nicht. So ein feiner Mensch ist das, ja? Der Kapielski, ja! Das ist so ein feiner Mensch, ist das. So ein feiner Mensch ist das. Das gibt's überhaupt gar nicht. Na, siehste. Super, wissiger jetzt für der Kapielski. Genau, und wenn da noch Fragen sind. Der Kapielski, ja. So ein feiner Mensch. Alles klar. Genau, naja, sagst du so, alles klar. Er ist sich nicht so sicher. Tja, also, der Kapielski. Ja. Der ja. Kapielski. Ja. Kapielski, ja. Hm? Der Kapielski. Kapielski, hm? Ja. Der Kapielski. Das ist, also der, das ist nämlich so ein feiner, ja, Mensch. Das ist so ein feiner Mensch. Ja, aber interessiert ja unsere 23-Jährigen offensichtlich nicht so richtig. Also einmal recht. Das ist so ein feiner Mensch, der Kapielski. Also der Kapielski. So. Jo. Guten Morgen, lieber Ofen. Was wolltest du jetzt vom Oktoberclub vorsingen? Kann man sich was wünschen bei dir? Engel. Kennst du die vom CIA? Ja, kenne ich. Kann man sich was wünschen bei dir? Nee, kenne ich alle mehr auswendig. Und durch die Bürger, durch die Steppe zog? Oh, was das dürfte ich fast noch zusammenkriegen. Partisanenwochenende am Samstag in der Partisanen Volksbühne. Partisanen von der Ruhr, ne? Die ganze Nacht durch in der Volksbühne ab 15 Uhr am Samstag ist der Partisanenwochenende. Da könntest du mal vorbeikommen mit einer Gitarre um den Hals und schön Partisanen von der Ruhr singen. Sing doch mal an. Ach du Scheiße, ich kann doch überhaupt nicht singen, also. Ja, ich doch wohl nicht. Ich mach mich doch hier auch zum Idioten. Durch die Steppe zu, unsere kühne Division, hin zur Küste dieser weißen, heiß umstrittenen Bastion, genau, heiß umstrittenen Bastion, und nochmal, hin zur Küste dieser weißen, heiß umstrittenen Bastion, ha ha ha ha ha ha ha ha. Ja, weiter weiß ich wo nicht. Bist du ja sicher? Ja, ich konnte es mal auffinden. Ich glaube, ich habe es hier auch auf meiner geheimnisvollen CD, wo ich nicht weiß, was drauf ist. Sag mal einen anderen Titel, ich krieg bestimmt zusammen. Mach doch mal einen Verbesserungsvorschlag. Und wenn es nicht klappt, dann schreck nicht gleich zurück. Genau. Genau. Super. Nee, da kenne ich, glaube ich, fast mal alle Strophen zusammen. Wenn der Direx deiner Schule eine Welle produziert. Woher wissen du das? Achso, das ist ja falsch. Sag mir, wo du stehst, das ist ja ein Spitzensong. Nee. Ich such den gerade. Nochmal einen Verbesserungsvorschlag. Komm, jetzt machen wir Oktoberclub Karaoke. Genau. Wir nur aber jetzt singen. Verbesserungsvorschlag. Und wenn's nicht klappt, dann steck nicht gleich zurück. Mach doch mal einen Verbesserungsvorschlag. Hey, jetzt ist es Strophe. Facharbeiter, aber ein bisschen mehr verstehst. Und du weißt, dass diese Sache technisch besser geht, wenn man sich nur einmal hinsetzt und dann überlegt. Ja, mach doch mal einen Verbesserungsvorschlag. Aber du kommst ja irgendwie kaum mit. Ich glaube, ich gehe mit meiner CD nach Japan. Die können Karaoke singen. Das Problem ist, dass ich mal ein bisschen vorausdenken muss wegen dem Text. Deswegen ist das schwierig. Nee. Ja. Nee. Also in der vollen Geschwindigkeit kann ich den nicht mehr singen. Damit muss. Auch damit muss aufgeräumt werden. Nee, das war jetzt nicht schön. Aber eigentlich muss ich ja sagen, bin ich ja ausgestiegen. Wo ausgestiegen? Ich bin Ex-Roter. Ach so. Bist du jetzt bei Nazis oder was? Nee. Sicher? Nee, ich bin quasi zu den Kapitalisten übergelaufen. Was denn, Junge Union? Nee. Also eher Mainstream-Kapitalismus, Marktwirtschaft. Was? Jo. Was machst du, sag mal? Mainstream-Kapitalismus. Wie sieht denn das aus mit 23 Mainstream-Kapitalismus? Ja, pass mal auf, ich mag vielleicht 23 sein, aber ich hab nicht... Nein, du gib mir so an, 23... Aber Karriere hinter mir, ja. 23, aber Sprung in der Schüssel. Und wie, was heißt denn eine sprunghafte Karriere? Ja, also mit 16 bin ich so auf die Idee gekommen, könntest du ja mal in eine Partei eintreten. Ja, und? In was bist du eingetreten? Ich komme aus Marzahn ursprünglich. Also kannst du raten. Und das erklärt alles, oder was meinst du? Ja, den kannst du, denke ich mal... Na wo denn? Na, wo tritt man da ein? Da tritt man doch eher einen Hunder auf in Marzahn, oder? Nee, Marzahn, ich weniger. Ich wohne jetzt in Neukölln, das ist schlimm mit dem Laufen. Echt? Mhm. In Marzahn bist du in eine Partei getreten und in Neukölln in den Hunderhaufen. Ja, so eine dämliche Idee kommt man als 16-Jähriger. Lok 99, 72. Genau, wo bist du denn da nur eingetreten? Sag doch mal. Na, ich bin in die PDS eingetreten. Ach so. Und dann? Ja, und dann war ich da ein bisschen. Und dann bist du ausgetreten? Also... Eigentlich bin ich noch nicht ausgetreten. Bist du immer da drinne? Ja, ich lasse Sache immer schlüppen, also, aber sagen wir mal so, inoffiziell ausgetreten bin ich vielleicht 18 oder so. Aha, und jetzt, aber wo bist du jetzt noch eingetreten? Bin eigentlich nirgendwo mal eingetreten. Ach so, als Kapitalist ist man nicht in der Partei, meinst du? Nee, ja, aber Kapitalist bist du auch nicht. Grünanhänger geworden. Ja, was hat das jetzt mit Kapitalismus zu tun? Naja, das war jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber schon eher marktwirtschaftlich orientiert. Sag mal, wenn 23-Jährige sagen, sie seien marktwirtschaftlich orientiert, hast du denn wenigstens eine schöne Firma gegründet? So nee. Wieso das denn? Problem. Das ist ja doch. Ja, das ist ein. Ach so. Kapitalist das ist ja mein ohne Firma. Problem. Ich denke mal bloß viel. Wie ist das peinlich? Kapitalist ohne Firma, das ist ja peinlich. Hast ich habe ja nur gesagt, dass ich die Idee für besser halte. Hast du wenigstens gesagt, Immobilienbesitz? Kapitalismus keine Idee. Das ist eine Wirklichkeit. Alles andere sind immer Ideen. Das ist ein guter Satz. Ja, logisch. Das ist nicht der erste heute. Hättest du so viel Pasten mitgeschrieben, dann hättest du schon dein Notizbüchlein voll von Judensätzen gehabt. Also vielleicht noch nicht... Das habe ich ja gerne. Wieso? Naja, glück ja, weil du nicht zuhörst. Also, ich habe die ganze Stunde am Telefon gehangen. Ich weiß nicht, wer Kapielski ist, aber mich hier belehren wollen. Und mir gute Sätze nicht zutrauen. Sag mal. So, was machen wir jetzt hier? Ich bin jetzt hier total beschäftigt, mit meiner die Musiken hier durchzublättern. Vielleicht finde ich noch irgendwas Schönes, was dich ein bisschen verwirren könnte. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Isst du Kaugummi? Selten. Selten. Warst du schon mal am Bodensee? Nein. Wie findest du ein Echo? Wie finde ich was? Echo! Wie du Echo findest! Echo! Ein Echo! Das Echo oder den Preis? Überhaupt das Echo. Ich spreche von Natur, nicht von Schwachsinn. ja, ist ganz nett im Gebirge, ja. Echo findest du gut? Ja? Ja. Findest du gut, Echo? Also ich glaube, du lockst mich jetzt auf die falsche Fährte. Ich will wissen, ob du Echo gut findest. Ja! Kapitalistenschwein. Oder? So muss man mit dem Hörer reden. Findest du Echo gut? Jo. Ja, dann hab ich hier eine Musik für dich. Tschüss. Bist du da? Bist du wo? Ob mein Schatz mich noch liebt, ruf mir zu. Ich hör dich. Ich freu mich. Liebes Echo, kleines Echo. Ich lieb dich. Bin glücklich, immer wieder ruf ich es dir zu. Holdrio, Holdrio, Holdrio. Hallo? Oh, hallo? Hallo, wer bist denn du? Hallo, melde dich bitte. Hallo? Hallo! Hallo! Wer bist denn du? Ich bin der Andi. Andi, sag mal, wie findest du eigentlich den Mond von Wanne Eickel? Na, nicht so besonders, weil ich da drüben nichts zu suchen habe. Ach, jetzt hör doch mal auf, sei doch mal nicht so engstirnig. Bin ich doch gar nicht. Dann sag mir mal, wie du das Mittelmeer findest. Das Mittelmeer? Nicht schlecht. Ja, da hast du aber auch nichts zu suchen, aber dann habe ich trotzdem ein Lied für dich. Mittelmeer, geb ich meine letzten Mittel her, ja her. Und es zieht mich, weil ich ledig bin, immer wieder nach Venedig hin, ja hin. Hallo? Ja, Markus hier, hi. Hallo Markus, wie findest du den Mond von Wanne Eickel? Nicht gut? Nee. Dann fliegst du raus, schwupp, rausgeflogen. Hallo? Morgen, Kuttner, ich bin's wieder. Ja, wie findest du den Mond von Wanne Eickel? Jetzt wunderbar. Ja, dann habe ich hier ein Lied für dich. Nichts ist so schön wie der Mond von Wanne Eickel. Die ganze Luft ist erfüllt von ewigem Mai. Und jede Nacht am Kanal von Wanne Eickel ist voller Duft, wie die Nächte von Hawaii. So Mensch, wo ist denn jetzt der Egon geblieben? Hallo? Ja, hallo. Wer bist denn du? Das ist der Olli. Olli. Wie findest du die Fischerin vom Bodensee? Naja, die muss man doch gut finden, sonst ist man doch ein Unmensch. Mensch, Olli, da hab ich doch ein Lied für dich. Musik. Fischerin vom Bodensee ist eine schöne Maid, juchhe, ist eine schöne Maid, juchhe. Die Fischerin vom Bodensee fährt sie auf den See hinaus, dann legt sie ihre Netze aus, schon ist ein junges Fischlein drin im Netz der schönen Fischerin. Und wenn im Schiff die Nebel steigen, die Nixen tanzen, nur Reigen. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja, guck mal hier. Ja, wie findest du Egon? Egon ohne Bruder Jani. Spitzenantwort, Spitzenantwort. Wieso? Na, Spitzenantwort. Dann habe ich ein Lied für dich. Gnädige Frau, was ist denn los mit Ihnen heute los? Warum sind Sie traurig? Ist Ihr Kummer denn so groß? Werden Sie rein menschlich uns die Frage wohl verzeihen? Ja, muss denn das so sein? Egon, ich hab ja nur aus Liebe zu dir, ja nur aus lauter Liebe zu dir, ein Glas zu viel getrunken. Genau. Hallo? Hallo? Ja. Ja, ich genau. Ja, wie findest du Kaugummis? Kaugummis unter der Schuhsohle, finde ich die meist. Spitzenantwort! Hallo? Ja, du, das liegt mit der Kohle, schöner. Wie findest du Kaugummis? Kaugummis sind gut. Ja, halt ein Lied für dich. Sprichwort. Trink dich einen, ist der Kummer dann vorbei. Sag das Sprichwort. Trink dich zwei. Dies Rezept wird ungeheuer, leider ist es mir zu teuer. Ich hab eine andere Tour, die sogenannte Kaugummikur. Ach, ich nuckel ja so gern und ich zuckel ja so gern am Kaugummi, am Kaugummi. Denn ihr gibt mir frischen Mut und es schmeckt ja auch so gut. Ein Kaugummi, ein Kaugummi. Und dann krautsch ich auf ihm rum und dann wird er schief und krumm. Mein Kaugummi, mein Kaugummi. Meine Damen, meine Herren, knautschen Sie denn auch so gern auf Kaugummi, auf Kaugummi. So, Kinder, damit geht jetzt die Sendung hier zu Ende. Das war nochmal hier auch. Funk Tomorrow, Bajidado Cruel. Und der Song hieß, ach naja, muss ich wohl nicht vorlesen, Danadao. So, dann würde ich mal sagen, dass wir uns jetzt hier alle noch höflich verabschieden voneinander. Und schön Tschüssi, Tschüssikowski, Schaui, bis die Tage und so sagen. Und dann ist aber Schluss. Hallo, tschüss, hallo. Tschüssi. Tschüssi. Na, siehst du, jeder. Hallo, tschüssi. Ja, tschüss, gut noch. Ja, schöne Nacht noch, wa? Tschüss. Moin. Moin, tschüssi. Du fährst jetzt noch weit? Wie bitte? Fährst du noch weit? Musst du noch weit fahren? Na, ein paar Meter muss ich noch. Du, ich hab noch einen kleinen Witz für dich. Na, mach mal. Aber Witze im Radio ist ganz schwer. Ja. Sei nicht sauer, wenn ich nicht lache. Du, weißt du, wie viele Spermien ein Schwuler hat? Was? Weißt du, wie viele Spermien ein Schwuler hat? Nen wat? Ganz nah arschvoll. Nen was? Ganzen Arsch voll. Hm. Naja, war, gut. War nicht so dolle, nee. Naja, nee, war nicht so richtig, dass er einen rumreißt, war nicht. Tschüss. Hallo, tschüss. Jo, hallo Kuttner, wie ist denn das Thema heute? tschüss. Tschüssi, wa? Ah, na super, unhöflich. Tschüss. Tschüss. Kann der nichts sagen, sag mal, Missy Buat. Hallo? Na, Mirli, hallo? Ey, guck mal, ich noch ganz kurz, eh Witz, ganz kurz. Na los. Steht ein Pilz im Wald, kommt ein Zwerg und trinkt das aus. Nicht schlecht. Tschüss. Tschüss. Mensch, tschüss. Tschüss, Kuttner, die arbeitende Bevölkerung wünscht dir eine gute Nacht. Ja, tschüss, arbeitende Bevölkerung, tschüss. Tschüssi. Mensch, warum, hallo, tschüss. Heute. Genau, tschüss, jetzt Schluss hier aber. Und wenn ich schlafen gehe. Guten Morgen, liebe Ofen, wir frieren zu sehr. Gut, damit sagen wir jetzt wirklich Tschüss. Ich sag richtig Tschüss. Wir hören uns nächsten Dienstag um 22 Uhr. Um 22 Uhr wieder, wenn es denn wieder heißt. Oh, you yes, that is the sound created by Fred. Genau, jetzt sind wir aber fertig. Schöne Nacht, schöne Woche, schön. Tschüss, tschüssi. Ich tat sie so gern.